Zack. Ja, kein Problem. Ab jetzt machen wir noch Offline-Aufnahmen. Ja, warte. Ich nutze ja Casts. Und das ist eigentlich der beste, meiner Meinung nach, der beste RSS-Feed-Reader. Jetzt schön, dass ich ihn jetzt nicht finde. Auf iOS jetzt aber. Auf iOS, genau. Ich nutze ja das Feedly, weil mir das immer im Web am. Das kann ich immer gleichzeitig benutzen. Ja, Feedly macht aber eher für den Blog. Ja, sowieso. Also als Podcast-Reader nehme ich auch BeyondPod. Also das ist bei Android eigentlich so mit einer der besten. Und der läuft auch stabil. Es haben ja auch, das waren ja nur eine Handvoll Podcast-Reader, die das nicht mit dem RSS-Feed nicht umgehen konnten. Genau, ja, das sind die aufgeblähten. Und der heißt ja hier Pocket Casts Version 5.0.1, habe ich hier. Ist das der Original iOS? Nee, das ist eine zusätzliche App. Ich habe die mir mal geholt. Weil wir hatten ja das Problem bei iOS, dass der Originale hatte ja auch immer so Probleme. Du erinnerst dich an diese ewigen Posts. Und die da nicht, wo er nicht aufhören wollte zu laden. Ne? Der hat 99% geladen und dann hat er abgebrochen. Ja. Ich werde jetzt, wir haben noch eine Minute. Ja. Wir können heute die Chat können wir heute immerhin komplett begrüßen. Ja. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ist denn ja noch dieses Live-Podcast in Essen? Wann ist denn das? Auch noch heute um 17 Uhr oder 19 Uhr? Also es ist auf jeden Fall EM, ne? Ach ja, ist ja auch noch. Oh Gott, ja. Wir waren so clever. Aber egal. Ja, ich glaube in 19 Uhr. Ich hätte auch nicht unbedingt tatsächlich verlängern müssen bei MixLR. Aber ich habe es jetzt gemacht. So, MixLR läuft schon mal. Jetzt kommt noch mal kurz. Erstmal müssen wir einmal alles immer in Gang schmeißen, bevor wir vernünftig anfangen können. Verbunden. Ach, jetzt sagt er mir nichts, weil ich den Ton da aus habe. Das ist super. Bei 1000 Mics weiß ich nicht so ganz genau, ob wir zu hören sind. Hast du denn die Aufnahmetaste gedrückt? Ja, Ton ist da. Siehst du, unser gesamter Chat hat Ton. Ton ist da, wow. Wir haben ja genug Eigenhumor, um zu sagen, unser gesamter Chat besteht. Warte mal, du hattest die zwei, ne? Ja, ich musste dich mal ein bisschen. Unser gesamter Chat besteht heute aus Interceptor. Hi. Wir begrüßen ihn. Ja, also wir sind gut, dann lenkt uns der Chat heute nicht ganz so ab. Aber das Schöne ist, dass wir total interagieren können. Interceptor, haben wir dir eigentlich die Token geschickt? Ja, das stimmt. Die haben uns vorhin gerade gefragt. Oh, also nicht die Mandy, die anderen beiden. Ja, schreib uns das mal. Nö. Oh, dann ja, den traurigen Smiley kannst wegmachen, das ändern wir bestimmt. Ja, wir haben heute, wie gesagt, einen im Chat. Ich habe jetzt extra MixLR wieder $99 ausgegeben, damit wir ein Jahr lang nicht jede Stunde neu connecten müssen. Das hätte ich mir für heute auch schenken können. Aber ich habe auch nicht daran gedacht, dass heute, was ist, heute ist Essen, Giga. Genau. Dann ist vielleicht auch noch Live-Podcast in Essen. Ich weiß nicht, wann die noch senden. Da ist ja keine Konkurrenz für uns. Nein. Und dann ist noch Fußball. Fußball. Und da steht es gerade 1-0 für Wales. Echt? Gegen wen denn? Jetzt fragst du. Also ich bin da nicht firm. Da geht es dir wie mir. Ist auch, glaube ich, nicht wichtig bei uns hier. So, jetzt habe ich, glaube ich, ganz gut eingeregelt. Unser Ton. Heute sind alle unterwegs, um ihr Eike zu holen. Da gehe ich auch von Acht. Und das noch zusätzlich. Und was zu essen zu holen. Was zu essen zu holen, hat gleich doppelt Sinn. Was zu essen in Essen zu holen. Was zu essen in Essen. Ja, das ist das Einzige, was wir in Essen eigentlich so kurz sagen können. Laut Tweets, eigentlich hat keiner was geschrieben, außer dass alles scheißteuer ist. Also nicht jetzt so, dass sie es gleich niedergemetzelt haben, aber das Catering soll eher bescheiden sein, sowohl zur Anstellzeit, auch vor allen Dingen von den Preisen. Genau, Weihnachtshasen hat jetzt gerade nochmal getweetet, der Einzige, der es kapiert hat, ist der Eiswagenverkäufer. Und den können wir ja auch gleich mal nennen, weil der hat nämlich gemerkt, oh, viel Ansturm. Ich hole mal gleich noch zwei mobile Wagen. Ah, klug. Und ja. Ich jetzt, war nur erstaunt irgendwie, was war das? Nee, 0,2 Bier, 2,50 Euro. So um den Dreh. Machen wir Werbung. Also euer Eis bitte künftig holen in Essen bei marcoeis.de. Ja, Werbung machen wir immer gerne, wenn es denn vernünftige Leute sind. Also ich kann mal kurz meinen Eindruck schildern vom Giga. Ich bin ja froh, dass ich es noch geschafft habe, wieder hier zu sein. Sie haben tolles Wetter gehabt. Es war natürlich, also viele Leute waren natürlich vor Ort. Ich denke, wenn man sich für dieses, für die Zeche oder wie die Kumpels damals gearbeitet haben, also wenn man so eine Führung macht, ist das für einen toll. Jo. Sie haben leider nicht die geile Hüpfburg aus Bremerhaven. zum Catering kann ich jetzt gar nichts sagen. Ich weiß, da waren viele Wagen vor Ort. Ich glaube, ich habe sogar einen Dönergrill gesehen. Ja, die aber, meisten laufen weg vom Event, um dann irgendwo essen zu gehen. Das ja, genau. Siehst du, da könnte ich auch noch mal eine Empfehlung machen. Ich war nämlich mit Stefan und ich... gehe mal davon aus, sie hieß Stefanie, also steinigt mich jetzt nicht. Jetzt wird's peinlich. Ja, waren wir, ich such's gerade, Großstadt Revier, nein, Großstadt Diele. Da kann man schön Espresso trinken, für kostet 2 €. Ich sag mal, selbst wenn die Preise so sind, aber eigentlich ist es ja normal, ne? Auf so einem, egal wo du bist, vor Ort sind die Preise immer etwas teurer, wenn du im geschlossenen Bereich bist. Ja, aber wir waren nun gerade in Erfurt gemeinsam und mal ganz ehrlich, bei Erfurt kann man viel meckern, aber da waren die Preise halb so hoch. Das Essen war fantastisch und es scheint ja sich trotzdem gerechnet zu haben. Also weiß ich nicht, wenn ich lese, irgendwie 3,20 Euro für so einen Handteller großes Pizzastück. Also kann die Erfurter, die Essener können danach dann auch, glaube ich, zur Blockparty fliegen oder ich weiß auch nicht. Also ich finde schon echt heftig, die Preise, die ich da gehört habe. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt die Orga kriegt oder nicht. Also ich kann auch zu Essen nicht viel sagen. Ich war da nicht. Die haben halt nicht diese Rocker, weißt du? Erinnerst du dich noch an diese Rockergänge, die da die Bratwurst gekriegt hat für 2 €? Wo man gar nicht hingehen wollte. Aber mega freundlich und ziemlich lecker. Wir lassen ja im Hintergrund jetzt mal so ein bisschen Twitter laufen, weil wir heute ja nicht ganz so auf den Chat achten müssen, auch wenn Stellinger jetzt auch noch dazugekommen ist. Wir haben ja schon 2 im Chat. Deswegen gucken wir Twitter auch mal so ein bisschen durch. Wir müssen sehen sagen, jetzt, hallo Stellinger. Ja? Wir sehen jetzt den ersten Dosenfischer mit Signal Backstage, aber das ist auch der Einzige, der nicht casht, deswegen hat er gar nicht begriffen, wie scheiße dieser Signal ist. Und wenn wir das alles so ein bisschen lesen, wenig Freude offensichtlich über das nächste Projekt. Was Led Zeppelin geworden ist. Ich kann jetzt Led Zeppelin überhaupt nicht beurteilen. Ich kenne nur, ich gucke ja, also hauptsächlich gucke ich mir ja den Blog von Schmelli, weil da brauche ich nicht so viel lesen. Der hat ja mehr Bilder als Texte immer drin. Ja. Und da ist aber immer alles super. Das muss ja, auch sein. Dafür kriegt er auch mal kostenlosen Stellplatz, soweit ich weiß. Ja. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, Led Zeppelin kenne ich echt noch ein paar Bilder. Keine Ahnung, was das, ob das gut wird oder nicht. Es ist halt am Arsch der Welt für uns. Von hier aus gesehen. Und die Leute, die Begeisterung hält sich, nennen wir es mal vorsichtig, in engen Grenzen. Aber wir haben schon immerhin das Suzuki-Autohaus Lang als neuen Sponsor gefunden. Auf Twitter kommt gerade die Info. Suzuki-Autohaus Lang als neuer Sponsor. Also ich sag mal so, Friedrichshafen, wo es ja ist, ist jetzt nicht so zentral in Deutschland. Das ist gut. Andererseits, ganz ehrlich, es ist ja Essen geworden nach Zanten. Da war auch die Aufregung schon wieder da. Also trotzdem hängen sie da jetzt alle rum. Ja. Ich glaube, wie du es machst, machst du es falsch. Übrigens hieß das Großstadt Deli, nicht Großstadt, was ich vorhin gesagt habe. So. Da gibt es lecker was zu essen. Also was mir hier jetzt aber gleich auffällt, auch bei dem Tweet wunderbar, was echt eine richtig dumme Angewohnheit wird, finde ich, weil das wird auf Dauer nicht funktionieren. Da bin ich mir sehr sicher, dass die Leute hier in Urlaub nach Events ausrichten. Geschickt gemacht, 18. bis 20. August nächstes Jahr Led Zeppelin als Projekt. Ja. Und ach, wie überraschend, vom 25. bis 27. August, also nur eine Woche später, das Partner-Event-Meeting Friends in Frauenfeld CH. Und aber natürlich ist das Projekt bestimmt zum Besten gegangen und nicht, das hat damit jetzt nichts zu tun, dass man gleich 2 Events nebeneinander hat. Och man, jetzt unterstellt hast du aber eine Unterstellung also gemacht. Also Gottes Willen, ich sage ja gerade, dass es bestimmt nicht so sein wird. Ja, also wir sind übrigens nächstes Jahr, also ich im Saarland. Ich will immer Sauerland sagen, aber ist ja im Saarland bei Meijer. Ich kann sagen, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich nennt sein, weil wir auf diese großen echt keinen Bock mehr haben. Also ich war ja heute nur kurz da, ich musste ja auch wieder zurückfahren, ja. Und ich habe auch gemerkt, dass es eigentlich, ich meine, so ein Event ist immer das, was du da draus machst, aber das ist so ein Sehen und Gesehen werden, ja. Dann rennen die Leute rum, discovern, dann rannten die schon wieder mit ihren Penisfröschen rum. Ja. Irgendwie haben es die Dosenfischer jetzt auch wieder geschafft. Du hörst jahrelang nichts. Jetzt plötzlich machen sie eine Veranstaltung da. Da rennen die dann wieder rum. Und, ja, ohne jetzt irgendwem so nahe treten zu wollen. Ja. Ich formuliere es mal vorsichtig. Könnte auch sein, dass sie so ein bisschen der Ersatz vom Ersatz waren. Hörte man so Leuten. Aber naja, man weiß es halt nicht. Es gibt so viele Gerüchte, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich kriege einfach bei immer mehr Leuten mit, dass die ein Problem haben, seitdem sie ihren Podcast nicht mehr machen. Also um Gottes Willen noch nichts gegen die Dosenfischer. Mein Gott, ich kenne die lang genug. Aber seitdem sie ihren Podcast nicht mehr machen, dass die einfach keiner ist übertrieben. Dass viele die echt nicht mehr kennen. Weil einfach, woher auch? Ja, sie wollen sich ja neu erfinden. Das ist ja auch so. Kann natürlich sein. Weiß ich nicht, was sie vorhaben. Also ich gönne ihnen dabei alles Gute. Die haben jahrelang den besten Podcast gemacht. Für mich den Standard gesetzt. Und ihre Musik ist auch angenommen worden. Also gibt es ein Ohr. Wow, wir sind der schon dritte im Chat. Wir begrüßen Griso 1000. Ja, oder Griso 1000. Es gibt noch Menschen, die gucken kein Fußball und sind nicht in Essen da. Und er kommt aus Norddeutschland, weil er sagt Moin. Was ist eigentlich, ich fahre nach FH vom Stellinger? Was ist FH? Brauchen noch Schweiz. Sagt mir jetzt nicht. Friedrichshafen. Gehen wir mal eins Friedrichshafen, würde das sagen. Gehen wir mal nicht ganz so wirr jetzt. Also, wie gesagt, Led Zeppelin für mich völliges Tabu, alleine schon, wenn sie hier, ey, wenn die erste News schon lautet, dass sie Autohaus sowieso als Sponsor, ich will da nicht hin. Also, mir wird sowieso zu groß und das macht es für mich schon gleich. Nee, kommt, ihr wollt immer professioneller werden, macht. Diese ganze GC-Project-Vergabe erinnert mich langsam so an FIFA. Keiner weiß, was da passiert. Da ist, wie zufällig sind zwei jetzt wieder nebeneinander und es ist, liegt wieder günstig für alle Deutschen am Bodensee. Ja. Ich finde das alles langsam absurd und deswegen halte ich mich besser. Ich mache mir da auch nur Feinde, wenn ich darauf viel zu sagen. Gucken wir doch mal weiter kurz hier, so wenn wir Twitter schon so ein bisschen einfließen lassen heute. Ich lese mal diesen Tweet, finde ich auch sehr schön. Wir sagen mal nicht dazu, wer es ist. Das wäre jetzt unfair, weil vielleicht haben die auch geschützte Accounts, das weiß ich nicht. Aber so ist ein toller Geocaching-Tag gewesen. Nö, sicher nicht. Ein schöner Cash mit Freunden, 100-mal mehr wert. Ach, wie ich das unterschreiben kann. Ja. Oh, Mensch. Jetzt spielt erst ein anderer und dann kommen erst die Dosenfischer. Oh. Das haben sie jetzt eine Vorgruppe gekriegt oder sind sie da hinten rausgeschoben worden? Keine Ahnung. Ja, ich meine, wir sollten uns jetzt nicht, also es bringt ja so ein Giga- oder Mega-Event bringt ja vielen Leuten was und Erfurt hat uns ja auch toll gefallen, hat uns ja auch was gebracht. Im Endeffekt, was erwartest du? Ja, du gehst da hin, wenn es dir was bringt, dann kannst du das auch locken. Kannst auch lecken. Kannst auch an der, wie hieß das nochmal? Du hast Lore, genau. Gerade Lore. Kannst auch an der Lore lecken, dann ist dein Logbucheintrag wieder weg. Und dann sagst du, einen super tollen Tag gehabt, es war ganz toll, ja, mit Freunden getroffen. Ja, die Loks werden wieder schön. Nein, ich glaube, das wird ein schönes Event und das mit den Preisen, ja, riecht sich wie immer alles drüber auf und riecht sich nachher auch wieder ab. Also man muss da nicht hinfahren und sorry, aber wenn ich auf mittlerweile zu den Giga-Events fahre, die Erfahrung hat man jetzt ja schon, es gibt ja nun 1, 2, 3. Ja. Das ist wie eine Messe und da muss man auch damit leben, dass da Messepreise sind, sorry. Ja, und ich meine, das wollte ich vor uns noch sagen. Also im Vorgespräch hatten wir das ja. Wir haben auch heute mal ein Vorgespräch geführt. Ja, wir unterhalten uns mal 5 Minuten vorher. Es kann ja sein, dass ein gewisses Catering oder ein gewisser Catering-Aufschlag an die Location gebunden ist. Genau. Dann kannst du als derjenige, der den Döner ausgibt oder die Currywurst oder das Eis, nicht viel machen, wenn du dann noch eine Abgabe entrichten musst. Beziehungsweise, wenn die oder als Veranstalter, wenn das Event sagt, das sind meine Catering-Partner und die kommen auf jeden Fall dahin. Ja. Stimmt, muss man mal klar sagen. Also das geht auch nicht gegen das Event oder irgendwas, sondern wir beurteilen nur, was wir hören. Und bis jetzt hört sich's an. Ja, das kommt auch. Wir müssen jetzt auch mal anfangen, mal wieder, ist auch gut, so ein bisschen sinnvoll die Reihenfolge. Ne? Was zur letzten Folge. Also jetzt fangen wir an. Jetzt kommt das Lied nochmal, das kriege ich so nicht hin. Aber jetzt bearbeiten wir mal unsere. Wir haben ja einen Zettel, so ist nicht. Können wir mit dem anfangen, dann kann ich schon aufmachen. Es war echt ein bisschen fies von dir. Das ist ja, gehört auch zur letzten Folge, gar keine Frage. Ja, ja. Genau, und Silvia und Ralf haben uns eine Karte geschrieben mit Geschenken. Ja, scheiß auf die Karte. Ja, vielen Dank für die Karte. Karte, genau, sogar mit Koordinaten. Kommt zum Wesentlichen. Das Plan C Kerk-Paket. Und da sind zweimal Toffifee und Haribo drin. Und ich öffne jetzt das Toffifee. Da war noch viel mehr drin, aber nein, da war nicht mehr drin. Machst du jetzt deine eigene Packung auf? Ich guck mal gerade, ob das zu ist. Ich wollte jetzt deine Packung essen. Mach mal auf, ich habe noch nie welches gegessen. Ich werde es jetzt ernsthaft probieren. Ich bin auf Low Carb. Ich hoffe, ich spuck das hier nicht durch. Du, da ist eine Nuss drin. Also was ich mal erwähnen muss, was mir echt wichtig ist, ich finde jedes einzelne Paket toll, ohne jedes Wenn und Aber. Ja. Aber, danke. Wenn ihr was schickt, ne, dann macht das so wie die beiden. So lecker Toffifee zum Beispiel ist hier gekommen und Haribo. Mhm. Aber schickt uns bitte nicht diesen Verschnitt. Das ist echt nicht böse gemeint, aber ich kann diesen Aldi-Kram und so, ich kann das immer nicht ab, das geht mir nur auf den Magen. Und wenn es euch dazu teuer ist, was ich genauso gut verstehen kann, also ihr braucht eigentlich auch gar nicht zu essen schicken, sonst wir wissen immer gar nicht, wie wir das wegkriegen sollen. Wandercaches. Postkarte reicht vollkommen. So, und wir müssen natürlich noch jemanden, hast du den hier drinnen, den Palk C, danken? Ja, habe ich vergessen, aber er hat tatsächlich nachgefragt, ob sein Paket überhaupt angekommen ist. Ja. Und ich wusste damals, glaube ich, gar nicht genau, von wem das Paket. Nee, ich hatte das hier oben liegen und wir haben es vergessen. Ja, wir haben es weginhaliert. So, das, also vergessen haben wir es nicht. Das müssen wir nachträglich mal erwähnen. Genau. Er hat nämlich Schokoladensachen von Felicitas. Probieren. Felicitas, genau. Schokoladier. Wir sind voll professionell. Wir sind hier voll der. Die Dinger schmecken gut. Ja. Die sind natürlich richtig scheiße fürs Podcast, weil die kleben so im Mund. Oh, wo sitzen die denn? Da müsst ihr jetzt mit leben. Ich wollte euch jetzt gerade sagen, also wenn wir mal schöne. Die waren noch im Osten, oder? Ja, die sitzen ja kurz vor der polnischen Grenze. Lausitz, ja. Er kommt doch aus der Ecke. Also, falls ihr euch irgendwie da mal hin verirrt, ja. kann ich das empfehlen. Schmeckt. Zwischen Döbern und Forst, irgendwo links liegt Hornhoh und da liegt die, sitzt die Konfesserie Felicitas. Zwischen Döbern und Forst, das hört sich an, als wenn du von einem Kühen sprichst. Oder? Das, da ist, ich war da schon mal. Ich habe mal in Forst übernachtet. Mein Handy hat die ganze Zeit umgesprungen zwischen polnischem Netz und deutschen und hatte dann praktisch gar keinen Empfang, weil es sich immer neu reingewählt hat. So ungefähr wie heute mit der Telekom. Ne? Soll ja also, auch irgendwas gewesen sein. Ja, also auf jeden Fall schmeckt es da sehr gut. Können wir empfehlen. Felicitas Chocolatier. Guck mal her. Das, was er da geschickt hat, was er geschickt hatte, war echt. Wie kommt das jetzt her? Das ist eine Direktmessage bei Twitter. Echt? Und die zeigt er hier an? Mhm. Seit wann ist das so? Weil du Twitter auffasst. Alter, nee, das hat die Alternative zu Events heute. Ja, so ein Riesenrad gefahren. Ah. Aber das wird doch das in der Zeche sein, oder? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber so grün dahinter. Wieso machen die eigentlich alles sowas? Die sollen uns hören hier. Da gibt es eine Handy-App für MixLR und dann kann man uns auch auf dem Giga-Event hören. Die Was ist denn jetzt Cavendish Harvey? Oh, keine Ahnung. So, jetzt lass uns mal hier mal unseren, ne? Genau, jetzt lass uns auch strategisch. Wir wurden ja letztes Mal gelobt, dass wir so schön roten Faden hatten. Ich weiß, das wollen wir nicht normal aus Versehen machen, aber. So, was haben wir denn? Wir haben Postkarten bekommen. Die möchte ich auch immer erwähnen. Wenn ich schon die Dinger kriege, die finde ich immer so geil. Da unten kommen noch mehr. Cavendish HW. Egal, jetzt eins nach dem anderen. Podcast von Himberger kam aus Malle. Sah schön aus. Ja, also, schöne Location auch. Ich habe es ja wieder alles nachgestalkt. Dann kam eine Postkarte von Kochereiter aus den Hohen. Der ist irgendwie in den Bergen da, von Bayern nach Osten rüber in die Tschechei. So sah echt interessant aus. Fragte Heike gleich, die will da auch immer noch mal in den Bayerischen Wald. Dann kam noch eine Postkarte von Tom Free. Die war gut. Aus Föhr. Mitten auf der Wiese. Genau, alle genau. Kinder stehen. Das Wasser ist so heiß. Ja. Außer Wiese. Egal. Außer Dings, der ist drunter. Genau. Dann haben wir noch eine von Vielweib bekommen aus Mechelen. Wobei sie Koordinaten von mitten auf einer Baustelle angegeben hat. Ich hoffe, da hat sie nicht gezählt oder was. Google Earth, würde ich mal so sagen. Ja, nee, ich gucke ja auf Google Earth. Also muss ich die noch woanders her gehabt haben. Ach so. Also, liebes Mädel, die Koordinaten nehme ich dir nicht so richtig ab. Und dann, also da ist er ja wirklich die Nummer 1, muss ich mal sagen. Bei Postkarte. Dann kam eine Porno-Postkarte, ja. Wir machen ja keinen Wettbewerb, aber die Porno-Karte ist einfach, ich habe jetzt gesagt, tote Katze im Briefkasten, nein. Ja. Ist mit Fell beklebte Holzpostkarte. Von DJ UKW. Ja, und wenn das noch nicht schräg genug ist, dann muss man an diesen Briefmarken rubbeln. Hast du das probiert? Nee. Muss man machen, also musst du ein bisschen dran rubbeln an eine Briefmarke und dann riecht die nach dem Obst, das darauf abgebildet ist. Also das fand ich schon sehr skurril und cool. Also das Obst liegt aber schon ein bisschen länger, oder? Ja, naja, aber immerhin riecht man es, finde ich. Also das kann man schon sagen. Oh, das wäre, stell mal vor, uns schickt einer so eine LSD-Postkarte mit Briefkarten. Ja, dann müssen wir dran lecken. Sonst müssen wir nächstes Mal unser Essen vorher prüfen lassen. Kommt einer auf den Gag, das da reinzupappen. Da habe ich auch gedacht, da hast du einen Hater gehabt, ne? Als er das rausgeholt hat, oh, wer hat mir hier so eine tote Katze geschickt? Habe ich euch gedacht, tote Katze im Briefkasten ist ja merkwürdig. Aber ich weiß gar nicht, das hat er selber gemacht. Das hat er selbst draufgeklebt, das habe ich mir angeguckt. Das ist, dafür ist es nicht sauber genug, als dass es fabrikmäßig gemacht wäre. Es gibt Geruchsbriefmarken, was es nicht alles gibt. So, dann habe ich noch vom letzten Mal immer noch, weil wir da über die Loks gesprochen hatten. Genau. Habe ich hier einen Lok, das findet man, ich habe jetzt hier diese Nummer, ist das dann die Loknummer? GLN 3XJCQ. Kann man nach Loks suchen? Ja, also ich sag's nochmal, GLN 3XJCQ. Vielleicht kann man es irgendwo eingeben und suchen. Also der Cache heißt sonst GGO-005 und liegt in Bayern. Ja, und ich kann dir genau sagen, wie der Cache richtig heißt. Der heißt nämlich GC5NWCX. Ah. So, die haben dann einen Log geschrieben und am Ende dann völlig blödsinn Text hintergehängt, nur um diesen Log dann aufzublasen. Weil wir letztes Mal drüber gesprochen haben, na guck mal, wozu haben wir hier, ne? Ja. Interceptor ist wie, das ist schön über live, ne? Man braucht sich um den Scheiß gar nicht kümmern. Hast du mitgekriegt, live, da gab es auch Verwirrung in den Kommentaren. Kann man euch dann trotzdem noch später nochmal nachhören? Ach so, ja, stimmt, ne? Hatte ich gelesen, ja. Ja. Mit live meinen wir hier live im Keller. Im Keller, genau. Sonst rennen wir ja meistens durch die Gegend und Stefan hat mir heute erzählt, da müssen wir was mit dem Mikro tun. Wieso? Weil es anstrengend ist, laut, leise, leise, wenn wir unterwegs sind. Ich habe auch mir dieses Funk-Set geholt, das will ich ja nicht mal, wollen wir das mal ausprobieren, aber das ist halt Outdoor immer ein bisschen schwierig, aber ich möchte auch nicht von weggehen, weil ich finde dieses Outdoor ab und zu einfach auch eine geile Art zu podcasten. Das ist einfach dichter, ans Cachen komme ich nicht. Ist richtig, aber wir müssen uns dran erinnern. Ja, ja. Am Anfang klappt es immer und dann, so wie jetzt. Ja, dann geht man ein Stück. Nein, also wir arbeiten dran. Auch draußen werden wir das noch besser in den Griff kriegen. Aber ich meine, da seid ihr ja auch ein bisschen was gewöhnt. Und wir sind auch Geocacher, das gehört auch dazu. Also von daher. Also nochmal zu dem Log. Ich fand es eigentlich relativ fair, oder? Neue Tetogramme gibt es auch. Ja. Oder wird gerade ein Busen mit Dosenfischer bemalen. Ja. Hätte ich das gewusst, wäre ich auch gefahren. Ja, Nochmal zu deinem Log hier. Der Anhang unter diesem Log dient keinem eigentlichen Zweck. Ja. Natürlich soll damit meine Schreibstatistik verbessert werden. Also entscheidend für mich ist immer, dass die Leute das noch nicht mal peinlich mehr ist. Echt. Also das finden sie vollkommen in Ordnung. Ja, und dann haben wir noch einen, den muss ich einfach, was, wieso, Nacktbaden-Event, wo habe ich denn das hin verlinkt hier? Warte mal. Ja, da habe ich was falsch verlinkt. Wieso? Das Na, eigentlich wollte ich darauf verweisen, wir haben doch diesen Film, oder ich habe dieses Filmchen gemacht, wie man Where I Go anlegt. Ja. Und da hat doch tatsächlich einer dann auch ein Where I Go nach angelegt, steht sogar im Listing drin, dass das sich bei uns praktisch angeguckt hat und dann auf die Idee kam. Und eigentlich hatte ich das auch verlinkt und jetzt habe ich das Nacktbaden dahinter verlinkt. Das lässt sich nicht blicken, oder? Ein neuer Where I Go. Oh Mann, jetzt der vierte, jetzt wird's aber voll da. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob ich das da irgendwo noch drin habe, weil den hätte ich ja Zugang genannt. Ach ja, hier, Drachenschatz heißt der. Ah, mal eben gucken. Und zwar gibt es, durch den Filmchen haben wir noch erklärt, wie ein Where I Go geht. Und tatsächlich wurde einer gelegt. Und zwar der GC6JGGZ. GC6JGGZ. Und jetzt keine Sorge, ich bilde mir jetzt nicht ein, dass er einen tollen Cache gelegt hat, weil er es bei mir gesehen hat, sondern wir haben ihn dazu animiert. Und das war auch der Sinn von solchen Filmchen. Das freut mich. Wenn sowas dann ist, weiß ich, es lohnt sich, diese ganze Scheißarbeit für Blog und Podcast, wenn dann sowas dabei rauskommt. Das ist gut. Mich animieren manchmal auch so Filmchen. Ja, ja. Nein, er hat also, und dann fünf Leute haben den schon gemacht und drei Favoriten. Also er kann auch nicht schlecht geworden sein. Deswegen wollte ich ihn wenigstens mal eingestreut haben. Übrigens, Biro ist nicht in Essen, sondern ist in Baden-Württemberg in einem Riesenrad. Da gibt es sowas auch. Ah. Und er hört uns. Das ist vernünftig. So muss das auch sein. Richtig. Und jetzt, warte mal, jetzt bin ich, ja, damit bin ich mit letzte Folge dann auch durch. Ich hoffe, ich habe nicht wieder, wenn ich mal einen mit einer Postkarte vergesse, ach, dann nimmt das nicht so eng. Ich versuche die auch alle zu scannen und alle zu, das ist, ab und zu rutscht mir vielleicht mal was durch. Wir müssen noch besprechen, ob wir am 2. Juli zur Pressekonferenz gehen. Wo ist denn da schon wieder eine? Pressekonferenz für Podcaster bei Mega in Hamburg. Ah ja, geil, ja, stimmt. Hamburg kommt ja auch noch, ist ja noch nicht abgesagt. Da muss man ja noch mal hingehen. Wollen wir noch ordentlich Werbung für machen? Nee, ach, guck mal, da ist ja schon wieder der Link zum Drachenschal. Also, der Scepter ist schon gut. Ich glaube auch nicht, dass der echt ist. Das ist so ein Google-Bot. Ja, wie immer. So, wir haben es auch noch nicht geschafft, bei ihm vorbeizufahren. Das schaffen wir irgendwann noch. Aber da ist jetzt auch so eine riesen Baustelle. Das ist alles so schwierig. Wo wohnst du nochmal genau, so grob? Ja, das war doch in Sachsen-Anhalt da irgendwo. Ja, ich glaube, ich fahre da bald vorbei. Wir fahren ja im Sommer machen wir so eine Deutschland-Tour durch Städte. Ja. Da fahren wir auf dem Rückweg von Regensburg, glaube ich, nach Magdeburg hoch. Das haben wir tatsächlich mit reingenommen ins Programm, um da so eine Beule fahren zu können und bei ihm mal vorbeizugucken. Uhu. Wenn ich endlich mal sehe, ob es den auch wirklich gibt. Übrigens, Halle Saale, da musst du vorher aussteigen. Ist bei Leipzig. Ja, das war die Sache, aber das liegt genau auf dieser Strecke. Ich habe mir schon extra eine Oststadt gesucht, damit wir auf dem Rückweg da irgendwie mal vorbeigucken können, um zu sehen, ob das ein Google-Bot ist oder ob der wirklich lebt. Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist das auch nur so eine Panama-Briefkastenfirma. Grill-Event. Wir werden das sehen, ja. Das kommt. So, jetzt kommen wir endlich zum aktuellen Teil. Musst du dann zweimal anschmeißen, weil wir ja getrennt voneinander kommen. So, vielleicht schaffst du es ja zeitlich. Wir gucken. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aktuell. JR, hatte ich gelesen, war wieder unzufrieden. Die Toffis sind... Mit sinnlosen Events endlich wieder ein Souvenir. Kann man bei JR nachlesen. Da hat er wieder sehr schön geschrieben. Gefiel mir wieder hervorragend. Ey, du haust hier ganz gut weg hier. Ich nehme auch noch. Ja, die sind heftig. Also JR, endlich wieder ein Souvenir. Kann ich nur empfehlen, mal zu lesen. Sehr schöner Artikel. Den brauchen wir im Einzelnen nicht angehen, weil dann kann man da. Das gab es übrigens heute. Das ist, hat er so richtig schön geschrieben, weil das Souvenir bezieht sich auf den Celebrate Get Outdoors Monat. Mhm. Was ja nichts anderes ist als, rausgehen. Was weiß ich, ein Handtuchtag oder so ein Scheiß. Du wirst ja wohl in einem Monat mal rausgehen können. Und dafür haben sie jetzt ein Souvenir gemacht. Also das Toffifee ist echt böse hier, ne? Ja, aber klebt doch ganz gut im Mund. Merkt man. Dann hatten wir eine Mail bekommen nach Herrlich. Hallo. Wir haben heute die Freude, das Ende des Moratoriums für Challenge Caches bekannt zu geben. Mit sofortiger Gültigkeit können Challenge Caches, die den neuen Richtlinien entsprechen, wieder eingereicht werden. Auf unserem Geocaches-Blog bla bla bla. Diese Meldung werden wir am 31. Mai in unseren wöchentlichen E-Mail mit Geocaching-Mitgliedern teilen. Bis dahin laden wir dich ein, die Informationen mit deinen Lesern zu teilen. Wir freuen uns, dass Challenge Caches von nun an Geocacher auf der ganzen Welt wieder dazu anregen können, spannende Geocaching-Ziele zu verfolgen. Ich hatte da einen schlichten, einfachen Gedanken. Leck mich. Wenn ihr euch also gefragt habt, woher nehmen diese ganzen Blogs ihre Themen, ja, um darüber zu berichten, das ist der Hintergrund. Genau. Und wir begrüßen Tom Free im Chat. Oh Mensch, noch einmal. Jetzt wird es echt voll. Ist Halbzeit wahrscheinlich. Ja, das kann natürlich auch sein. Oder Essen ist vorbei. Das ist teuer, weil kein Geld mehr für Essen. Essen ist teuer. Also, ja. Dann weiß man jetzt auch mal, warum plötzlich alle Podcasts alle schnell das Gleiche berichten. Kann durchaus damit zusammenhängen, ne, dass das von Groundspeak geschickt wird. Wie sagt man so schön, wenn man nichts zu berichten hat, einfach mal ein bisschen Ruhe, ne, ja, reinbringen. Wir haben deswegen auch nicht darüber berichtet, was mich echt nicht interessiert und ich scheiß tun werde, Werbung für so einen Müll zu machen. Soll ja jeder machen, die Challenge, habe ich auch kein Problem mit. Aber lass mich damit in Ruhe. Genau, wir haben ja beim letzten Mal schon besprochen, was wir davon halten. Genau. Und was wir von dieser Entscheidung auch halten. Aber müssen wir jetzt nicht aufwärmen. So. Dann gab es wieder Event-Stacking. Ja. Das ist ja angeblich, ich habe das immer nicht begriffen. Ist das jetzt verboten oder nicht? Nee. Wenn du 25 Stunden dazwischen nicht hast, ist es nicht. Ja, aber ich habe schon wieder Reviewer gefragt, die haben mir gesagt, nee, das gibt es überhaupt nicht, die Regel, dass das nicht jeden Tag sein dürfte. Ja, es ist verboten, also verboten nicht, aber ja, Reviewer. Da gibt es ja auch Deutschland einheitliche Regeln, wie du weißt. Ja, ne? Das Gefühl habe ich auch, dass die Regeln bei Reviewern sehr flexibel sind. Es war ja mal raus, es gab ja mal ein Event und dann gab es nachher ein Aufräum-Event als Zito getarnt und das gibt es halt nicht mehr irgendwie. Ja. Aber unter bestimmten Voraussetzungen gibt es das doch noch. Ja, jetzt hat er irgend so eine Granate irgendwie 30 Events am Stück im, macht Spaß hier mit den Toten Hosen? Sind die doch da? So, sind jetzt irgendwie 30, ja, das Ding heißt Event-Marathon 2016 und ich nenne mal eine Nummer davon, ist zum Beispiel GC6FTCH, GC6FTCH, das ist irgendwo in Bayern und das sind irgendwie 30 Stück oder so und die liegen, das fiel uns schon auf, 25 Stunden auseinander. Also es riecht schon danach, dass das wohl die damit wieder irgendwelche Regeln umgangen werden. Was ich mal eben gucken kann, es ist immer noch so, dass sich exakt niemand angemeldet hat. Das, aber wieso gibt es da 9 lachende Gesichter schon? Nein, das ist doch der Reviewer, der hat schon 9 Funde. Ach so, jetzt sehe ich das erst. Der war also schon bei 9 Caches und hat die durchaus überprüft. Das kann ich nach 12 Jahren Geocachen auch nicht wissen. Ach, wie dämlich. Also auf jeden Fall, mit einer gewissen Schadenfreude hörte ich das auch schon von anderen, wurde festgestellt, dass ich wohl tatsächlich, es könnte jetzt das passieren, was sich alle mal wünschen. Stellt euch vor, es gibt ein beschissenes Event und keiner geht hin, weil es so beschissen ist. Das wäre schon cool. Das hält sowieso keiner durch und dann lockt es der ohne für sich. Aber es, ja, soll er ja, aber es ist 12.06., 5 bis 6 Uhr. Ich verstehe den ganzen Scheiß. Weißt du, warum da keiner hingeht? Das liegt ja auch im Arsch der Welt. Das liegt nämlich im Mitterteich, wo auch immer das ist. Aber guck mal, tatsächlich hat sich keine Sau angemeldet. Ja, da wohnt ja auch keiner. Ja, aber dass so gar keiner hingeht, finde ich. Guck mal, ein Wille Tent wäre toll, damit ich einschätzen kann, wie viele Personen kommen und einen Tisch für uns reservieren. Und es hat sich ernsthaft noch keiner angemeldet für Juno. Für 12.06. Ja, da fährt auch keiner hin. Das liegt so nah an der tschechischen Grenze. Vielleicht kommen die Tschechen rüber. Oh, finde ich das geil. Ja. Ich finde das so schön, wenn da kein Mensch kommt zu so einem Schwarz. Ja, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen. Wir haben mit der Beschränkung der Events auf eine Mindestminutenanzahl dafür gesorgt, dass Winke-Winke und sinnlose Events künftig nicht mehr so einfach durchgehen. Ja. Die Aussage, die kannst du ja echt wegmasturbieren. Ja, also. Das haben sie ja gerade wegmasturbiert mit 30 Events in 30 Tagen. Also oder geht's eigentlich nicht mehr. Ja, was haben wir noch? Wir haben über Erfurt den Podcast gemacht, da haben wir eigentlich alles gesagt, da brauchen wir jetzt nicht mehr nochmal drauf eingehen. Einziger hat sich ja gleich wieder in den Kommentaren. Wir haben übrigens aber in Erfurt den Podcast gemacht, das ist stimmt, ja wichtig. Stimmt. Und ein einziger hat sich jetzt beschwert, was denn bloß bei uns bei mir verkehrt wäre. Wir waren wohl wieder zu negativ. In den Kommentaren? Sorry, wir berichten ja nicht über die Orga oder nur über die Orga. Oder nur über die, wir berichten einfach das, was uns vor Ort, was wir da erlebt haben. Und wenn das nun mal so ist, ja, was soll ich denn machen? Ich kann auch nicht dafür, wenn ich den ganzen Freitagabend ununterbrochen von Besoffenen bepöbelt werde, dann kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, oh, Erfurt war richtig, richtig geil. Ich hab, naja doch, ich könnte jetzt 200 Fotos machen und nur drei Sätze Text schreiben. Ich kenne andere, die machen das so. Ich nicht. Das war ein tolles Event. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, habe viele Freunde getroffen. Muss mal reinhören überhaupt, ob wir... Genau, es war wieder rundes Event. Toll, wir wurden toll, alles war schön. Und Erfurt ist sowieso das Geilste überhaupt. Nee, werdet ihr hier nun mal nicht hören? Ein Erfurt, achso, der hat nur gefragt, was stimmt denn eigentlich nicht mit dir? Genau. Und da sage ich ihm ganz klar. Die Antwort ist ja auch genial. Ich habe einfach ein Problem damit. Ja, hätte ich netter schreiben können, aber ja. Leck mich, wäre meine Antwort gewesen. Aber egal. Ja, also Erfurt war ja im Prinzip auch, es war komisch. Nicht schlecht, aber komisch. Das passte alles eben nicht so gut zusammen. Aber da gibt es jetzt einen Podcast für, da könnt ihr das alles hören. Fertig. Also wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Und wer mal eine andere Meinung auch lesen möchte, gibt zum Beispiel vom Sarfuchs, genau. Mega Erfurt, tolle Eindrücke und ein wenig Enttäuschung. Den kann ich, da wird schon wieder mit Y geschrieben, da gibt es schon wieder, will wieder einer sterben. Ja, das hat der Typ geschrieben in den Kommentaren. Ah, okay. Was war gerade, achso, der war wohl, der fand das auch tolle Eindrücke und ein wenig Enttäuschung. Bei ihm war es der Film, der ihm nicht ganz so gefallen hat. Ach, fand ich das wieder cool. Wobei er das gar nicht böse gemeint hat, sondern er schreibt tolle Bilder. War ja auch eine tolle Sache, die die gemacht haben, da durchzulaufen, aber es fehlte ihm der rote Faden. Als Bergsteiger fand er das auch nicht so toll und den Film haben wohl auch viele mittendrin schon verlassen, weil er ihnen zu lang war. Lest aber selber, das kommt nicht von uns, das haben wir da gesehen. Ja, genau. Und er fand natürlich auch das betreute Cachen, aber ich meine, Sarfuchs, du fährst auch auf jedes Event, das weißt du doch, dass es bei jedem Event eine Schlange gibt an diesen Caches und du das einfach nur weitergereicht bekommst in der Nähe der Event-Location. Und mir geht es ja auch so, wenn ich dann diesen Paddling oder was auch immer in der Hand habe, ich weiß auch nicht mehr, wo der herkommt. Ich versuche den einfach dem Nächsten zu überhelfen. Naja gut, aber als Blog berichtet, darüber ist ja auch ja, ist ja gut. Okay. Dann haben wir noch einen, das ist mir dann auch mal aufgefallen. Ja, stimmt. Nee, er hat sich über den Eintrittspreis von 12 Euro nachher gewundert. Und das kam ja auch so zwischenzeitlich auch so ein bisschen auf. Ja, dass man da gar nichts für hat, ne? Nee, dass wenn du... mit einer Gruppe von 25 Personen reingehst in das Gelände. Ja, ist das billig. Hast du 7 Euro bezahlt. Ja, ja. Ja, es war, ja. Aber das wusste man vorher und fand ich jetzt nicht, also der Preis hat mich da nicht so angefasst, das fand ich nicht so schlimm. Übrigens, wir eruieren nochmal gerade die Bierpreise in Essen. 0,2 für 2,50. Für 2,50, genau. Also es ist immer noch nicht billiger geworden. Hätte ich mal heute früh das mittippen müssen. Tanja hört nicht live zu, nein. Ja. Da habe ich noch eine andere Meinung von einem, der sonst nicht so auf Events geht, ist ja vielleicht auch mal interessant. Heißt GC minus und dann alles ein Wort, bis bald im Wald. blogspot.com. Nochmal. GC minus bis bald im Wald. blogspot.com. 5 Stunden, 5 Stunden Event müssen wir mal, 5 Stunden Podcast müssen wir machen, sagte Tanja gerade. Das ist natürlich schwierig, 5 Stunden durchzuhalten. Wir arbeiten dran. Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen. Ich habe auch nur 3 Stunden Mixelair bezahlt. Achso, stimmt. Geht sowieso nicht. Drei Stunden sind wir weg. Vor allem kostet das sonst $499, das wäre mir ein bisschen viel. Wie viel? 499 kostet das, dann kannst du senden, so viel du willst. $499? Im Jahr, ja. Alter Schwede. Ja, habe ich auch gedacht. Das kostet jetzt schon 99, nur dafür, dass wir diese 3 Stunden, ich habe lange überlegt, weil es einfach weggeschmissenes Geld im Prinzip ist, aber ich hatte echt keinen Bock auf dieses, so jetzt müsst ihr euch mal alle neu verbinden. Kann man machen, kann ich alles verstehen, dass andere das machen, weil es viel Geld ist eigentlich für das bisschen Leistung, was man kriegt, aber wir machen es trotzdem nicht. Ich finde es irgendwie trotzdem doof. Es tut mir auch leid. Bis bald im Wald. Ja, bis bald im Wald. Geocaching in und um Dresden und auf Reisen. Der war auch da. Und finde ich lesenswert. Ist meine andere Sicht. Ja, aber das war doch dich. Wer war das? Das war doch. Der Thomas. Mit dem wir getroffen haben. Ja, genau. Und deswegen, also ich fand, er hat schon wieder auch eine andere Sicht darauf. Also mir geht es einfach darum, nicht nur, dass es immer heißt, wir machen Sinn, da sehen da nur kritische Punkte. Auch die beiden Berichte waren jetzt durchaus mal mit kritischen Punkten versehen. Insgesamt wurde Erfurt aber von allen, genau wie von uns eigentlich, schon letztendlich fand ich aber positiv eingestuft. Da gab es auch Ungereimtheiten, ja, oder nicht so schön, aber das meiste war eigentlich, ja. Das war super. Also wenn ihr Dresden und Umgebung kommt, dafür schreibt er ja auch seinen Blog. Genau. Dann, wie gesagt, wir haben es ja schon erwähnt, gc-bisbaldimwald.blogspot.de. Thomas freut sich über jeden Leser. Da ist auch schon eingeblendet. Kommt also auch in die Links. Das ist auch was, den erwähne ich schon deswegen gerne, weil er uns wirklich den RSS-Feed gerettet hat. Er hat mir echt die entscheidende Sache gesagt. Er hat nämlich gesagt, auf Android mit der und der App kriegt er eine Fehlermeldung. Und als ich mir die geholt habe, konnte ich endlich rumexperimentieren. Deswegen haben wir jetzt wieder einen lebenden RSS-Feed. Das liegt ja auch an Android, ne? Nein, diese Diskussion führen wir jetzt nicht. Nee, ich überlege, es lag ja nicht an Android. Es haben ja beide Seiten. Es liegt tatsächlich an dem RSS-Feed. Mhm. Dieses Mobile-Theme, was ich eingebunden hatte, das hat irgendwas in den RSS-Feed gepackt und dadurch war der Murks. Die kleben so. Wie viele Kalorien hat die in die Packung? Ach, 50 oder so. Also pro Stück geht's. Ja. Was wird da noch weiter? Pro 100 Gramm 516. Oh, das ist so viel wie eine Milka-Schokolade. Das ist jetzt auch sehr interessant für die Zuhörer, aber ist egal, wir müssen das zwischendurch mal prüfen. Enthält 15 Stück. 2000 Kalorien. Achso, das ist. Kilojoule. Das finde ich auch mal geil. Referenzangabe für einen durchschnittlichen Erwachsenen. Ja, klar, der frisst auch den ganzen Tag nur Toffifee. Ja, 516 und 125 Gramm sind es, also sind so 700 Kalorien. Ich will das gleich wissen. Weiter. Ich bin heute schon wieder so richtig on fire. Ich mache ständig hier diese Evernote zu, wie beim letzten Mal übrigens. Ich lösche das schon mal raus, während wir es benutzen, nicht, dass du dich wunderst. Also das, was wir schon durchgesprochen haben, dann bleibt das übersichtlich. Dann, wenn wir schon noch bei Events ja noch viel sind, war ich ja jetzt Hannover Stadtmeisterschaft, auch darüber gibt es ja einen kleinen Podcast, habe ich ja aufgenommen. Kann ich auch nur noch mal dazu sagen, hat mich echt überzeugt, muss ich echt sagen, aber nicht als Geocaching-Event. Ich sehe das immer noch, das hat für mich immer noch nicht wenig mit Geocaching zu tun, was da passiert, aber als so eine Art Spiel ohne Grenzen für Erwachsene plus Ideengebung durch diese eingereichten, wie heißen die denn, Wettbewerbs-Caches, wenn ich die mit der Sicht daran gehe, finde ich es perfekt. Also dann kann man sich von diesen eingereichten Caches tatsächlich Ideen holen. Ich finde nicht einen davon wirklich tauglich für um den draußen aus. Na doch, ein oder zwei, die einfachen, die wären gut genug gewesen. Oder auch haltbar genug sein, dass wir so gut genug waren sie alle. Und die anderen sind mir zu fragil. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt die draußen überleben. Also da tue ich mich schwer mit. Aber man kann sich die angucken und echt Ideen sammeln. Also so negativ würde ich ihm gar nicht mehr gegenüberstehen. Ganz im Gegenteil. Ich würde auf die nächste, da sie jetzt in Lüneburg ist, tatsächlich sogar auch gerne wieder hin. Da ist eine geile Atmosphäre, weil das einfach Teams sind, die jetzt miteinander gewetteifert haben und sich abends wieder treffen und sich dann austauschen. Da wird sich auch mal geärgert, dass was nicht geklappt hat und so. Aber insgesamt war das eine geile Stimmung auf dem Event. Und dem Ausrichter, da gibt's ja, der ist ja auch etwas zwiegespalten gesehen, weil er ja Profi ist, soweit ich das jetzt verstanden habe. Weil er es beruflich macht, ja. Genau, macht er ja auch die Geotours da unten und Caches für die Stadt und so. Ist mir ziemlich Wurst gewesen. Das Event war für mich trotzdem nahezu perfekt ausgerichtet. Da kriegte ich übrigens für 1,50 ein großes Getränk und für 1,50 auch eine Currywurst, eine Bratwurst mit Brot, mit Brötchen. Billig, top, besser geht nicht. Echt. Also wirklich top rundes Event, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, wenn man es so sieht, ich glaube, Bullenherr hat ja auch schon sehr viel darüber mal erzählt. Der fährt da ja auch immer hin und ist da begeistert. Ich kann mir das vorstellen, dass wenn das jetzt, das war das, die 15. Ich weiß nicht. Irgendwie so, ja. Wenn man da immer dabei ist, dass sich da so eine gewisse Crowd gewachsen ist. Die kennen sich so und das Quatschen des Abends. Gut, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eine tolle Atmosphäre ist, wenn sich viele Leute kennen und man kommt dann als Neuer rein, wird man auch eher integriert, als wenn sich gar keiner kennt. Das war überhaupt kein Thema, obwohl ich ja nicht mal teilgenommen habe, war ich da sofort mit dem Kreis aufgenommen. Fühlte ich mich echt absolut gut. Ich für mich selber sehe ich es ähnlich wie du, aber ich sehe es noch ein bisschen anders. Schön ausgedruckt, ähnlich wie du, ich sehe es noch ein bisschen anders. Also so in so einem Geocachen auf Wettbewerb, also so eine Stadtmeisterschaft, ist absolut nichts für mich. Das ist widerspricht so meiner Ansicht, was Geocaching ist. Aber wenn ich es jetzt in dieses System hier spielen für Erwachsene oder Spiele ohne Grenze gab's ja sehe, früher mal, dann ist es schön. Es gibt auch ein Video auf Facebook, Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, wer es gepostet hat. Ja, den Link hatte ich auch schon gesucht. Irgendwie finde ich meine Maus im Moment. Ich dachte, das wäre eigentlich Carsten, aber der hat es gar nicht gepostet. Also es gibt auf jeden Fall, guckt einfach auf die Stadtmeisterschaftsseite, da ist das mit Sicherheit verlinkt. Ja. Da gibt es einen 2,5-stündigen Film, der ist auch ganz bestimmt ein bisschen lang, um nicht zu sagen, der ist echt langweilig. Was aber einfach daran liegt, wenn man nicht dabei ist, kommt das ganz anders rüber und deswegen ist er langweilig. Nicht, weil er schlecht gemacht wäre, sondern es geht wirklich einfach, wenn man nicht dabei war. Ist übrigens ja, die 13. sehe ich gerade. Ansonsten, wenn ihr ein paar Fotos sehen wollt, gibt es bei Carsten Vogt auf Facebook, der hat ein paar Fotos da gepostet. Aber irgendwo gibt es auch noch ein längeres Video. Ich kann das empfehlen, das Video. Das ist eigentlich langweilig. Man sollte dann aber vorspulen, dann geht's. Weil was echt spannend ist, die haben praktisch die gesamte Stadtmeisterschaft gefilmt. Jede Station. Und dann sieht man erst, was da aufgefahren wurde, warum das nichts mit Geocachen mehr zu tun hat, sondern wirklich eher was von Spiel ohne Grenzen. Hm. Aber wenn man mit dieser Spiel ohne Grenzen Gedanken daran geht, warum die Teams dann so viel Spaß hatten. Also da wird vieles klar und ich kann auch jedem nur empfehlen, ich war ja vorher noch kritischer als du, also wirklich, da mal hinzufahren, sich das anzugucken. Das ist eine geile Stimmung, das hat was. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich werde da nicht teilnehmen, so weit geht's nicht. Aber ich würde da jederzeit wieder hinfahren und mir das wieder angucken. Also das muss ich schon sagen. Ja, vor allen Dingen, also das mit der Straßenbahn, das fand ich halt so, ich spoiler mal ein bisschen aus dem Film, also eine alte Straßenbahn, die dann tatsächlich durch Hannover durchfährt. Also historische Straßenbahn. Genau. Und in dieser Straßenbahn mussten dann irgendwelche Hinweise gefunden werden. Und die fährt dann halt also ganz normal durch die Stadt durch, auch an den Haltestellen vorbei. Die hält da nicht an, da kann man nicht außen einsteigen, aber innerhalb der Zeit musst du da halt was finden. Das fand ich schon richtig gut. Das ist ja auch noch nicht mal ein Spoiler, sondern man kann ja auch mal sagen, da musste sogar noch eine Person durchsucht werden. Das war da eine Schaufensterpuppe. Die wurde da auch noch mit eingebaut. Also echt, der Owner, ich meine, man muss das auch realistisch sehen. Ich bin ja nicht doof. Natürlich ist das für den auch Werbung. Der will ja auch Geld mit diesem ganzen Hobby verdienen. Ja, aber da hat er auch Werbung für sich gemacht. Das muss ich ihm absolut anerkennen. Er hätte Gewinner, die Siegerehrung, die hätte er etwas kürzer fassen können. Da hatte man das Gefühl, er hört sich jetzt auch ganz gern mal selber reden. Aber das können wir beide, glaube ich, am wenigsten kritisieren als Podcaster, wenn man sich selber gerne reden hört. Ja. Das ist halt so. Man muss man ein bisschen. Warte mal. Jetzt habe ich glaube, den Film gefunden, aber dann doch nicht. Egal. Ja, Interceptor macht das schon. Ist der überhaupt noch da? Der Chat bewegt sich gerade mehr. Ja, doch, man sieht einen 4-Minuten-Film von auf YouTube. Ja. Und, oh Gott, gibt es einen YouTube-Link? Oh, Chat ist doch noch da. Ach, guck mal, schon ist der Link da. Das ist kein Problem. Ja, ungefähr so. Das dürfte ja sein. Da müsst ihr ja gar nicht drüber reden. Ja, genau. Da sieht man ein bisschen die Straßenbahn. Wir verlinken das. Guckt euch das mal an. Also dann sieht man auch, was da für Arbeit reingeflossen ist. Und ich glaube, das war schon eine großartige Stadtmeisterschaft. Ich kann den nächsten in Lüneburg auch nur empfehlen, versucht nicht, das zu toppen. Das könnt ihr niemals schaffen. Versucht, ein anderes Thema zu finden. Nature bietet sich an. Ja. Ihr könnt das gar nicht toppen, weil da gibt es nämlich keine Straßenbahn in Lüneburg. Aber kriegen wir auch noch hin. Aber in Lüneburg kriegst du vielleicht was hin in Richtung so alte Wikiewicz-Sachen da oben auf diesem Dach oder weißt du, Lüneburg hat ja große Cache-Verstecker gehabt und hat sie auch heute noch. Also da werden sie sich schon was einfallen lassen. Ich würde da mehr auf Natur oder so gehen. Ich würde nicht versuchen, das da in Hannover zu toppen, weil das kriegst du nur mit wirklich viel Beziehung und Kosten, glaube ich, erschlagen. Ich glaube, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn es mal ein bisschen wieder auf ein normales Level runtergeht. Ja, ja. Auch die Wettbewerbscaches, die da eingereicht wurden, also sorry, aber die gingen mir dann auch zum Teil, also da muss schon einiges an Kosten. Hat man auch gar nicht gemerkt in der Sonderfolge. Naja, egal. Ja, die fand ich einfach, also die gingen einfach nicht gut, aber das ist was anderes. Da gibt es eine Folge von, das könnt ihr selber hören. Dann habe ich noch Mixi, da war ich jetzt ja wenigstens, da gibt es auch keinen extra Podcast von, wir wollen es auch nicht übertreiben, lauter Event-Podcast. Mixi war kurz und ergreifend klasse, der Hinflug war ein bisschen scheiße. Der Rückflug war ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Nee, der Hinflug war nur schlimm, echt über Frankfurt, weil da umgebucht wurde und dann 20 Minuten in Frankfurt Zeit zum Umsteigen ist auch echt nicht üppig. War Lufthansa, ganz anderes Feeling im Flugzeug. Wir werden nie wieder in eine Eurowings-Maschine steigen, da bin ich mir sowas von sicher. Das wird uns nicht nochmal passieren. Die ja eigentlich auch Lufthansa ist, ne? Ja, aber stimmt. Aber eigentlich ist es eine Briefkastenfirma irgendwo in Österreich. Ja, so, genau so kommt es ja auch im Flugzeug vor. Also nee. Also dann die Beinfreiheit bei Lufthansa war das Fünffache. Die Behandlung, die Stewards, alles, es war Welten. Wollen wir mal ins Detail gehen. Man hat uns da völlig scheiße informiert, eine falsche E-Mail geschickt, dadurch ist der Flieger weg gewesen. Dann mussten wir über Frankfurt dahin fliegen. Das wurde auch noch knapp wegen Verspätung. Und auf dem Rückflug saß ich in einem Flugzeug. Ich habe erst gesagt, ich bin in die Düse eingestiegen oder was. Also so eine Wurstdose habe ich überhaupt nicht erlebt. Ja, also, da wird einem so richtig bewusst, wenn es abstürzt, kommt man hier nicht mehr raus. Ja, wir sind in Kuba schon mit so umgebauten Segelfliegern. Mit so umgebauten die Gepäckmaschinen geflogen. Ne? Hm. Das Transportmaschinen, so. Die wirkten echt noch besser. Die hatten noch nicht mal wenn der auf 100 Meter kam, fing es an von oben zu tropfen, weil die keinen Druckausgleich hatten. Trotzdem fühlte ich mich da besser drin, ehrlich. Also, nee. Aber wir haben viel gesprungen. Mixi TV hatte ja seinen 50. Geburtstag. Ja. Und ich muss ihm auch nochmal gratulieren. Er hat ein grandioses Event da hingelegt. Es gab irgendwie 5 oder 6 Wandercaches für die, die den ganzen Tag sich beschäftigen wollten. Es gab Lockpicking, 2 Tische voll, wo er extra Boxen gebaut hatte, nur für dieses Lockpicking. Es gab so ein Darkroom, in dem Rätsel gelöst werden konnten. Es gab ein Empfangs-Mini-Zelt mit rotem Teppich davor. Das musst du nochmal genauer ausführen. Darkroom, in dem Rätsel gelöst werden. Ja, das war komplett dunkel und ich weiß gar nicht, was sie da drin gemacht haben. Da bin ich jetzt nicht auch noch rein. Ja, was macht man im Darkroom? Ja, vielleicht haben sie auch, genau. Es war jedenfalls großes Mixi, ja, Zelt. Es war ein bisschen wie Schützenfest, auch mit so einer Theke wie beim Schützenfest, ja, wie man sie kennt. Getränke komplett umsonst. Es kostete, Kuchen war komplett umsonst. Nur dieser Flammkuchen kostete 2,50, was auch ein Witz war für die Größe. Das Event war also echt kostengünstig, es lag gut, es gab genug Parkplätze. Es war ein wirklich rundum perfektes Event. Der hat jeden Einzelnen begrüßt. Der hat sich für jeden Gast Zeit genommen. Also, was der den Tag da geleistet hat, ehrlich, das gäbe es bei uns nicht. Schwerstarbeit, wir setzen uns immer in die Ecke und sagen nicht. Wir begrüßen übrigens 2 weitere Gäste, nämlich H. Michael hat es geschafft und der Südmeister. Ja, kommen wir mal mehr. Übrigens, nein, könnt ihr euch im Chat unterhalten, wir sehen das. Ja. Lange unterhält sich ja hier Interceptor alleine. Nein, also Mixi TV kann ich, die Filme machen wir mögen oder nicht, ist alles egal. Ihn habe ich ins Herz geschlossen, der hat uns da wirklich, also es war großartig. Der hat sich, wie gesagt, der hat alle unterhalten, das Event, es war alles aufgefahren. Ich sage, Getränke, alles umsonst. Man fühlte sich sauwohl. Mhm. Ich muss auch sagen, dass die Gäste, also man ging zum Lockpicking und war sofort integriert. Das, was ich hier schon immer beschwere, weil das hier schon nicht mehr so gut funktioniert, dieses Grüppchen bilden hat, das hat ich da nicht erlebt. Das hatte ich aber unten im Süden auch schon mal. Ich bin ja mal gehe ja manchmal so auf Events, ja, wenn ich dann in der Nähe bin, einfach so hin, da kenne ich keinen. Ja. Und du stehst dann nicht doof in der Ecke rum und sagst, hey, ich bin hier der Neue, sondern bist gleich dran, hey, wie bist du? Bla, ja, bla, setz dich hier mit rein, blablabla. Bla, bla. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist viel, also Karlsruhe war das wirklich, zack, waren wir drin. Ja, weil wir lesen können, schreibt dir nichts, alles klar. Wer sagt denn, dass wir lesen können? Also, kannst du empfehlen, wer es hören will, für uns als Norddeutschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß jetzt auch, er ist kein Baden-Württemberger, sondern er ist, kein Schwabe, er ist Bade. Ja, er spricht auch so ein Spezialdialekt wohl, also weiß ich auch nicht. Als er dann ein bisschen aufgeregter war, konnten wir ihm auch nicht mehr alles folgen. Heike fand das immer so schön, die mochte diesen Dialekt einfach. Inhaltlich wusste sie nicht, was er gesagt hat, aber sie hörte das gerne. Lächeln und winken, ja. Genau. Nein, also er hat auch Hochdeutsch mit uns gesprochen. Es war wirklich großartig. Also, der hat sich ja vorher so viel Sorgen gemacht da, um alles Mögliche, brauchte er nicht. Das war ein großartiges Event, ohne jedes Vertun. Und ich habe auch wieder Handycachen geübt, da schreibe ich dann irgendwann noch was drüber. Also für mich ist Handycachen das, was die Zukunft so ein bisschen sein wird. Ich mache nur Handycachen. Ich bin Handycacher. Ja, ich war es ja vorher gar nicht, aber jetzt weiß ich. Allerdings im Wald ist schlecht, aber in der Stadt ist perfekt. Nee, ich habe auch im Wald jetzt probiert, heute speziell, haben wir in 14 Stationen Multi gemacht mit meinem S5. War überhaupt kein Problem. Also wenn du heute bei der Telekom gewesen wärst, hättest du ein Problem gehabt. Nee, ich war bei der Telekom. Ja, aber ich lade es mir vorher nicht runter. Ich habe Offline-Karten. Ich gar nicht. Ich mache das einfach so. Ja, bis er letztes Mal gesagt hat, so, und jetzt ist dein Verbrauch zu hoch gewesen. Und seitdem mache ich das mit Offline-Karten. Und es funktioniert jetzt perfekt. Also wir waren heute, wie gesagt, unterwegs. Ich lade mir ja sowieso aus GSAK. Ich packe das jetzt aus GSAK, vielleicht mal für die es noch nicht so intensiv machen. Aus GSAK schiebe ich das GPX-File einfach auf eine Dropbox. Und aus der Dropbox lade ich mir direkt aufs Handy. Dann habe ich die Offline-Karte mir bei Locus Pro reingeschmissen und seitdem bin ich komplett dann problemlos unterwegs. Also es war großartig. Es ist wesentlich handlicher tatsächlich als das Garmin-Gerät, weil du eine bessere Tastatur und alles auch zur Verfügung hast, weißt du? Mhm. Das ist, also, nee, für normales Cachen bin ich jetzt echt, ich bin ja auch lernfähig. Das dauert immer ein bisschen bei mir, aber naja. Also bei mir geht's auch, bis der Schindler vom BND dann immer anruft und sagt, ich muss die Verschlüsselung anmachen. Das kann der Feind mitlesen. Das geht natürlich nicht. Ja, kann er ja, aber ich finde ja immer nichts allein. Das muss Heike dann immer. Den Rest finden muss man Heike dann. Ich führe sie nur dahin. Ich wollte gerade sagen, es kam noch ein Discover-Log unserer schweigenden Mehrheit rein. Wo ist die eigentlich jetzt? Ja, 1-2 hatte ich auch gesehen. Irgendwo in Toronto. Schön. So, lass uns das letzte Event noch abhaken. Ja. Ich glaube, es ist das letzte, ich weiß gar nicht. 21.8., weil es ja schon sehr speziell ist, dachten wir, erwähnen es mal. GC6JZ9C. Nochmal, GC6JZ9C. FKK Nacktbaden-Event. Ja. Finde ich doch schon mal erwähnenswert, ne, wer auf sowas Bock hat. Das gibt es nicht allzu oft, dann kann man das auch ruhig mal ein bisschen bewerben. Also übrigens, wir sind da auch, wir trauen uns nur keinen Wildatent zu locken. Wir bleiben im Wasser durchgehen. Das FKK-Baden-Event findet bei den Eventkoordinaten blablabla statt. Am Parkplatz werden wir reden, discovern und fachsimpeln und dann FKK-Baden. Also man muss nicht baden, wenn man nicht will. Das ist, ich finde, muss nicht, richtig, aber ich finde es generell schon ganz toll, wenn du dich mit einem unterhältst, plötzlich fängt er an, dich auszuziehen, weil jetzt der Zeitpunkt ist fürs Nacktbaden. Aber auf dem Parkplatz ja noch nicht. Ja, doch. Das Nacktbaden ist nicht bestimmt. Ja, genau, das hatte ich ja gesagt. Man muss es nicht machen, man kann auch so attenden. Also ich finde es selten beknackt, auf so ein Event zu gehen, das zu attenden, wenn ich da nicht mit Nacktbaden gehen würde. Also ich meine, ich würde da eh nicht mit Nacktbaden wollen, aber wenn ich dahin gehe, dann ist das für mich überhaupt keine Frage, dann müsste ich auch mit baden. Also sonst finde ich es irgendwie... Ja, richtig. Und da lohnt sich dann wieder einen richtig schönen Bauch zu haben, weil der alles Wichtige verdeckt. Sixpack. Ach nee, dann brauchst du kein Sixpack, brauchst du... Onepack. Ja, etwas hängendes Pack. Ja, was haben wir noch Schönes? Da geht bestimmt die Party. Was ist das denn jetzt? Ach. Oh, mein Gott, es geht jetzt das geht Fenster dieses Krötenfenster wieder auf. Das geht ja einmal am Tag auf. Shit happens. Also euch nicht irritieren lassen, dass mein Kellerfenster, das geht automatisiert auf und zu. So. Ich frage mich, ob es dann bei diesem Event dann Paarungsaktivitäten gibt, wenn die da am Wasser sind. Ja, warum nicht? Oder wird das so sein, das Event ist einfach so groß gehypt und dann kommt dieser Zeitraum, wo er sagt, so, und jetzt ist das Event vorbei, weil wir gehen jetzt nackt baden und alle fahren weg. Da glaube ich eher dran. Ja, glaube ich auch. Da glaube ich wirklich eher dran. Ja, dann habe ich noch mal so eine kleine Kuriosität am Rande. Das geht ja auch nur so. Du kannst ja nicht mit GPS ins Wasser gehen. Wo willst du es ranhängen? Garmin-Gerät schon. Wo willst du es ranhängen? Nee, du hast doch den Haken. Doch grad, als soll ich von einhaken? Als Piercing ins Nabelloch ziehen. Ne? Ich kann leider nicht. Ich kann nur bis den Knien rein. Also, gibt es ja auch Ringe. Wollen wir nicht ins Detail gehen, aber... Nee, was mir noch also am Rande so auffiel, ist gerade ein bisschen so eine Nachwirkung von Erfurt. Ich hatte... der lieben Lilith, 1968. Ist sie da geboren? TB-Anhänger geschenkt, ja, ich vermute mal. Okay. So ein TB-Anhänger von den Matschmöpsen geschenkt. Ja. Und das Ding wurde tatsächlich 2 Tage später discovered. Oho. Und sie hat das nirgendwo zur Hand gegeben. Also scheint dieses Gerücht mit diesen Discover-Bots, die einfach mal alle Nummern ausprobieren, ist wohl doch nicht so unwahrscheinlich. Das ist ja so. Sie hat das dann gelöscht. Dann wurde sie natürlich ordentlich bepöbelt. Ja. Aber es wird tatsächlich sogar discovered, ohne auch nur, also ohne, dass der auf der Liste, dass der irgendwas war. Also ich finde es echt schon skurril. Ja, aber das ist so. Wenn du den, die Nummern sind ja irgendwie fortlaufend. Muss ja wohl. Und wenn ja. du den integralen Bestandteil dieser Nummer kennst, dann kannst du durchprobieren. Ja. Die ist ja nicht. Ewig lang. Jetzt haben wir hier gerade was liegen. Also ich muss mal eben erwähnen, wenn jetzt einer das Gebummer so leise im Hintergrund hört, die nächste Viertelstunde, halbe Stunde, dann muss er damit leben. Das ist hier in der Nachbarschaft, feiern welche eine Party etwas übertrieben laut. Und da jetzt das Fenster gerade aufgegangen ist. Ja, ich kann das auch eigentlich zumachen. Ne? Das ist ja eigentlich viel intelligenter. Ne? Genau, das ist nämlich so. Also das besteht ja, ist ja eine 6-stellige Ziffer. Ja, aber... Und die beiden ersten sind meistens immer... Meistens immer... Meistens immer gleich innerhalb der Serie. Egal, finde ich die Beschreibung, meistens immer. Meistens immer, ja. Ist das ein Fachbegriff? Das ist ein Fachbegriff, ja. Und jetzt gibt es ja gewisse, du kannst es ja auch aktivieren. Sie hat ihn aktiviert, ne? Ja. Ja, okay. Geht das jetzt zu? Ja, es geht ja. zu. Und das für gewisse Coins ist das Aktivierungspasswort, was du hast, auch immer gleich. Das heißt, es gab ja früher schon mal so Themen, dass die sich irgendwie einen neuen Coin gekauft haben und das Ding war schon aktiviert. Ja, das Gefühl habe ich auch langsam, dass sowas abläuft. Weil wie gesagt, die hat den definitiv von mir bekommen und 2 Tage später war der schon discovered. Und da hat sie den nicht aus... Also von Tyson Thaysen minus Iulius, also Iulius. Wir wollen den auch reich, wollen wir ihn auch gerne nennen, wenn es schon so einen kleinen Arschlöcher gibt, möchte man sie auch erwähnt haben. Ja, aber weil das ich meine, mag ich so macht, richtig. Der macht es dann wahrscheinlich auch nicht selber, sondern er nutzt das tatsächlich über Da wird es irgendwas geben, Gruppe, Gemeinschaft, ja. die diese Nummern dann da rein. Er schreibt auch, ist schon merkwürdig, wenn die Trackable-Nummer in einem Log veröffentlicht wird, hat sie gar nicht, und dann anschließend mein Log des TBs wieder zu löschen. Deshalb hier noch einmal, in einem Log gesehen. Ich meine, Junge, überleg doch mal, was du da schreibst, in einem Log gesehen und dann discoverst du das. Du hast auch einen Arsch offen, also sorry. In einem Log gesehen. Ich finde Discovern schon merkwürdig, aber da kann ich sagen, okay, verstehe ich die Leute ja noch, aber dann möchte ich das Ding doch wenigstens mal gesehen haben und nicht die Nummer in einem Log gesehen. Also Hohler wird es echt nicht mehr. Wie hat Hoya heute so schön geschrieben, er discovert das, nur das, was er auch selbst in der Hand gehalten hat. Ja. Und er hat gesagt, das wird dann bei so einem Penis-Tattoo aber ein bisschen schwierig. Da würde ich mich da aber ja, auch aber, so ein bisschen rausnehmen. Ich befürchte, dass bei diesen Discover-Hongs der nicht lang genug ist. Da müssten sie schon eine gekürzte Nummer haben, so eine Art gekürzten UL. Denk mal an diese Mega-Erlebnisse. Das ist ja tatsächlich so. Da gibt es ja, die hängen ja in ihren Autos Listen mit Tracking-Numbern auf. Und teilweise gibt es das sogar noch mit QR-Code, der dich dann automatisch, dann hast du es gleich online. Ja, ja. Ja? Völlig absurd. Also 100 Pro gibt es da was. Ach, jetzt habe ich, wo wir gerade bei absurdem Hobby sind. Nee, lass mich da mich einen noch reinbringen. Ja, gerne. Deswegen jetzt nochmal. Jetzt habe ich D-Buddy und Tracers Tipps der Woche. Wenn ihr einen TB-Aufkleber an eurem Auto festmacht und ihn dann aufspielt, dann müsst ihr diesen auch aktivieren. Weil wenn ihr ihn nicht aktiviert und jemand ist ganz böse, aktiviert er diesen dann aktiviert für euch. Er den dann. Und dann habt ihr ein Problem. Ja, solche Geschichten gibt es auch. Es gibt sowieso viele immer mehr, die sich überhaupt nicht mit dem Hobby beschäftigen, wo du bei den Fragen immer denkst, wollen die einen nicht verarschen oder soll das ein Troll sein? Oder? Ich finde das finde ich echt geil. Du kaufst hier so ein TB, ja? So einen Aufkleber, machst den ganz stolz an dein Auto und da ist ja eine Nummer drauf. Ja, deswegen machst du es. Und dann wunderst du dich nicht, dass keine Sau dich discovert. Also ich verstehe es. Also spätestens, wenn ich auf dem Mega wäre und ich sehe die vielen Leute da mit den Kameras rumrennen, das ist so wie spannend, ne? Früher, wenn du auf dem falschen Autobahnplatz angehalten hast, kamen die auch mit so einer Kamera reingehalten. Jetzt gucken sie halt diese Tracking-Nummer weg. Ich bin heute irgendwie total versaut. Das liegt, ich muss sagen, ich habe heute Nacht nur 3 Stunden geschlafen. Es war gestern noch eine Party. 3 Stunden geschlafen, schlechtes Frühstück gehabt, zum Event kurz, dann einen schönen Kaffee gehabt und dann bin ich von hier nach, von da unten hier hochgefahren. Kann man doch gar nicht bezahlen. Wieso kommt eigentlich über Twitter gar nichts mehr? Das kann man doch gar nicht bezahlen, den Kaffee und Essen. Naja, also im Großstadt-Deli, ich kann es nur empfehlen, 2 Euro Espresso. Ja, die meisten sind ja weggewechselt da, um da irgendwo. An der Uni übrigens, falls das jemand wissen möchte. Nee, tut sich im Moment auf Twitter nichts. Nee, steht im Chat gerade so schön, die Menschen sind halt komisch, das stimmt, das würde ich vollkommen unterschreiben. Dazu passend haben wir auch noch was Hübsches. Als ich so Mixi TV zu diesem Event wollte, habe ich vorher mal ein bisschen geguckt, was hat er eigentlich so an Filmen und so, ne? Das ist unfassbar, das muss man sich selber angucken und soll selber jeder für sich entscheiden. Es gibt da ein, das heißt Geocacher Interview mit Geo-Teddy Bier. Teddy Bier? Ja, der wird mit B-E-A-R hingeschrieben. Also Bier in Englisch Bär. Achso, ich hab. Nee, nicht Getränk. Das ist aber ein cooler Name. Also dieses Interview, ne? Ey, guckt euch, das ist. Also. Geht 14 Minuten. Nee, hat keine Nummer. Heißt einfach Geo Teddy Bier. Komplett zusammengeschrieben. Sucht euch das raus und hört euch das echt mal an. Und der versucht da wirklich. Der macht das sehr geschickt, der ist offensichtlich, also der kann sich gut ausdrücken. Er versucht sehr geschickt nochmal zu beschreiben, dass das eigentlich völlig okay wäre, so mal 4000 Caches in einem Monat oder 1000 an einem Tag, das wäre schon okay so. Und er begründet das, 400 pro Stunde ist, glaube ich, das Maximum. Und er begründet auch, warum das Maximum ist und dass andere sich nicht so anstellen sollten. Sie müssen ja nicht genauso. Also er versucht 10 Minuten lang das gut zu reden, was er da betreibt. Was das noch mit dem Hobby zu tun hat, das ging dann aber wirklich... Wie gesagt, 400 Stück pro Stunde, das ist schaffbar laut ihm. Es gibt übrigens dann aber dazu auch noch, er hat vor kurzem irgendwo in Frankreich so ein Powertrail gemacht, da gibt es ja irgendwie so einen Riesen-Powertrail, wo er diese 400 überboten hat. Und es wäre doch völlig okay und auch völlig normal, dass wenn man zu viert losgeht auf so ein Powertrail, dass halt jeder einen Abschnitt macht und die anderen mitloggt. Wo denn da das Problem wäre? Also man muss sich das wirklich mal anhören. Den Sternlauf. Diesen Text anhören und sich vorstellen, dass der sich hinsetzt und ihm das nicht peinlich ist, solche Storys zu erzählen. Also, vielleicht ist das Hobby auch mittlerweile soweit. Ich will das gar nicht zu sehr verurteilen. Also ich finde ihn weder sprachgewandt noch irgendwas. Er sitzt da halt einfach, weil er da sitzt. Nein, Sprachgewalt dahingehend, dass seine Begründung erstmal. Ja, aber jeder legt sich seine Begründung irgendwie zurück. Das Einzige, was du machen kannst, ist die völlige Aufmerksamkeit weg von diesen Leuten ziehen. Und das hat Mixi ja dann auch nicht gemacht, ja, sondern er fängt ja die Einstiegsfrage ist ja, Mensch, hier sitze ich mit in 3 Jahren 25.000 ja. Pfunde oder so weiter. Damit hebst du ja schon auf ein Level und dann sitzt da irgendwie der Neuankömmling da und sagt, genau so, ach so geht das. Das mache ich auch. Und dann regen sich aber alle wieder über den Neuling auf, der dann vielleicht nur 10 Pfunde hat und plötzlich ja. mal seinen ganzen Landkreis durchgefunden hat. Und dann wird das mit einer Welle der Entrüstung über Facebook oder Twitter oder dem Geo-Club gespielt. Und bei diesen Leuten regt sich dann wieder keiner auf, weil es ist dann halt so normal. Na, ich fand es bei dem Interview faszinierend, deswegen meine ich auch redegewandt. Der hat das so geschickt begründet, dass wenn du dir das wirklich mal versuchst, so ein bisschen objektiv anzuhören, hast du das Gefühl, ja, das begründet der gar nicht schlecht. Auch diese Geschichten. Er versucht sofort, jeden Kritiker ins schlechte Licht zu rücken, indem er sagt, ja, die meckern, sollten sich mal überlegen, ob sie sich nicht um sich selber kümmern. Hat er ja erstmal grundsätzlich recht. Aber er versucht, er macht das wirklich geschickt. Er schiebt dir praktisch schon Schuld in die Schuhe, bevor du ihn kritisiert hast, falls du ihn kritisieren willst. Das macht er nicht schlecht. Das ist kein Interview aus dem Bauch raus. Ja, natürlich nicht. Das hat er sich zurechtgelegt. Das ist dann halt so. Aber ganz ehrlich, diesen Leuten musst du einfach die Aufmerksamkeit entziehen. Ja, also dann ist es nicht mehr Hi und so weiter. Den behandelst du wie, also letztendlich sollte man jeden Geocacher erstmal grundsätzlich gleich behandeln. Egal welche Funde er hat. Und dann merkst du schon, ob du mit dem zurechtkommst oder nicht zurechtkommst. Und er sah jetzt nicht aus wie der große. Also ich wollte gerade sagen, ich will jetzt gar keine Vorurteile schüren, ja. aber aufgrund seiner Statur wüsste ich innerhalb von einer Sekunde, dass wir uns super, vielleicht super unterhalten können, alles. Cachen gehen wir zusammen nicht, weil er kann nicht so cachen wie ich, dann könnte er so nicht aussehen. Das ist einfach so. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern der läuft keine 30 Kilometer am Stück, dann ist er tot. Das kannst du mir nicht erzählen. Also ja, also grundsätzlich vielleicht sollte man Geocacher auch einfach nochmal unterteilen in Leute, die versuchen, das Hobby irgendwie zu bereichern und durchaus weiterzubringen. Und da nehme ich jetzt auch mal Mixi, ja, bereichert es ja durchaus, ja, oder absolut. Einen Blogschreiber oder einen Owner, der irgendwelche Geocaches legt. Ja. Leute, die sich irgendwie engagieren, das scheinen für mich so die entscheidenden zu sein, wo man sich dann vielleicht mal was abgucken kann. Ansonsten ist es natürlich ein Individualhobby und jeder spielt das, wie er möchte. Ja. Und wenn einer jetzt am Tag 5.000 oder 400 Caches machen möchte, dann soll er das tun. Man sollte sowas aber nicht überhöhen, das finde ich. Also ja, das ergibt sich aber von alleine, das ist das Problem. Das gibt ja genug, die ihn bestaunen. Ob du das noch bewirbst oder nicht. Es gibt trotzdem genug, die einfach sagen, oh, da kommt der mit den vielen Pfunden. Das ist so. Und deswegen macht er das auch. Kann mir erzählen, was er will. Aber, ja, aber das ist seine Intuition dabei. Ja, genau. Und deswegen gibt es ja solche Podcasts wie uns, die dann halt sagen, nicht alles super, ich habe mich mit tollen Freunden da kriegen getroffen. Wir kriegen dann die Kommentare, also ihr müsst das so sehen, wir haben bei uns, wir schalten fast alles frei, aber so ein Prozentsatz, so ja. 25% pro Folge oder pro Dings schalten wir nicht frei, weil der einfach unter aller Sau ist. Nur beleidigend ist er schon, ne? Das muss man einfach so sagen. Ja. Ja, aber irgendeiner muss es doch mal sagen. Und ich kann nur sagen, bewertet die Leute einfach, wie sie auf euch wirken. So macht das ja im normalen Leben auf und lasst diese Funde einfach außen vor. Bewertet niemanden nach Funden. Sobald ihr jemanden nach Funden bewertet, überhöht er den. Das gibt eine Strahlwirkung. Die Strahlwirkung wirkt sich wieder auf andere ab. Und dann habt ihr irgendwelche Themen in der Homezone oder in der Umgebung, die ihr vielleicht nicht möchtet. Aber den Film empfehle ich trotzdem mal. Ja. Kann man sich mal angucken. Ernsthaft, einfach, ich war fasziniert, weil das, also jeder Satz widerspricht genau dem, was ich unter Geocaching verstehe, was der da erzählt. Aber wirklich jeder. Ja. Aber also das war echt erschreckend. Ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Und nochmal, weil es geht gar nicht darum, den niederzumetzeln, sondern ist das wirklich, vielleicht ist es auch die Zukunft, vielleicht bin ich aber auf falschem Weg. Für mich war das, wo ich so dachte, boah, das kann doch nicht sein Ernst alles sein. Meine nächste Frage ist bei solchen Leuten auch immer, wann lebt der denn noch? Also außerhalb, gibt es da noch was? Das kann doch gar nicht mehr funktionieren. Doch, die sind relativ gut mit Tools und so weiter ja, ja organisiert. Also die 400 Caches pro Stunde, die musst du auch noch locken. Da kannst du Tools haben, wie du willst. Also selbst wenn du es automatisiert machst, musst du sie noch locken. Ja. Also überleg dir das mal, bitte. Ja, und bei wie, ja. Und der lockt die, da garantiere ich dir, der vergisst keinen einzigen. Da bin ich mir aber hundertprozentig sicher, dass ja, der nicht ein. Deswegen vergisst. War wahrscheinlich nur bei 40, weil er die anderen dann noch locken muss. So einfach ist das. Das ist ja immerhin so, das ist das Einzige, was ich sogar positiv fand, das muss man ihm lassen. Das hat er auch offen zugegeben. Zwar nur so am Rande und möglichst leise, aber das hat er offen zugegeben. Das fand ich schon mal sehr positiv dabei. Also ich bin, wie gesagt, es geht mir gar nicht darum, den jetzt niederzumetzeln, aber guck dir das Video eigentlich mal an. Ich finde es irgendwie mal, also mich hat es beeindruckt, dieses Video. Ich dachte, ja, der glaubt das, was er da sagt. Also so unterschiedlich kann man das sehen, so krass. Also das ist für mich so eine unfassbare Sichtweise, dass ich echt staune, dass ich das Gefühl hatte, dass der wirklich auch selber glaubt, was er da sagt. Was ich nicht bei jedem habe. Also letztendlich landen wir ja alle mal als Brösel irgendwo in der Urne. Ja, und so ist er ja auch. Ja, aber er hat mehr Brösel. Er hat mehr Brösel. Am Ende musst du einfach mit dir selber, und wenn du das gut begründest, dann ist okay. Aber das eine, was ich absolut schlecht finde, ist dieses, aber jeder, der Kritik sagt, was du ja gesagt hast, der ist ja sowieso, das musst du nicht so sehen, das sind so Mecker. Also indem ich Kritik unterbinde an diesen Dings. Dann wirkt das schon eigenwillig immer. Ja. Wir unterbinden das ja auch mal. Wir löschen ja auch alle Kommentare, die kritisch sind. Ja, bei manchen wundere ich mich wirklich, warum du die freischaltest, aber ist dann halt so. Och, naja, solange sie nicht beleidigend sind, kann ich sie reinsetzen. Also, so wie der letzte jetzt von diesem Erfurter, der jetzt beleidigt war, dass wir seine Stadt vielleicht nicht toll fanden, hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ich disqualifiziere mich doch selber mit dem Event. Was soll ich dazu? Brauche ich doch gar nicht sagen. Ja, das ist tatsächlich immer so, ja. Also, ja. Man muss immer vielleicht. Wir sagen es, wir wiederholen es nochmal. Wir äußern Kritik an der Sache. Ja. Und niemals Kritik an allen Personen. Wenn wir also nicht, sagen, niemals wenn, würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber ja. Ja, aber im Großen und Ganzen. Ja. Wenn wir also jetzt sagen, das Mega-Event in Erfurt hat uns in den Punkten nicht gefallen oder hat uns nicht gefallen, weil die Partei durch Erfurt Grün gegangen und das hat diese ganze Stadt runtergesetzt, dann heißt das nicht, Erfurt ist schlecht und jeder, der da wohnt, ist schlecht. Genau, sondern wortwörtlich das, was wir gesagt haben. Ja, aber das ist dann halt Thema, was nehme ich wahr, was nehme ich auf. Ja, das Gefühl habe ich auch immer. Ja. Ich hatte ja auch letztlich wieder Mail-Kontakt mit einem, ist ja jetzt mal egal wem, wir wollen ihn jetzt nicht wieder, sonst ist er wieder, sonst meint er wieder. Der mich dann auch immer anschrieb, so, wo ich merke, das sind zwei, drei, die auch mal öfter vorkamen in unserem Podcast oder kommen, die aber einen falschen Eindruck kriegen. Wir gehen nicht los und sagen, lass uns mal gucken, was der Kescher wieder gemacht hat und dann hauen wir drauf rum. Sondern wir gucken, was ist denn wieder passiert und wenn da Scheiße bei ist, dann hauen wir da drauf rum. Und wenn das dann dreimal der gleiche Kescher war, dann könnte es auch daran liegen, dass er immer die Finger in der Keksdose hat und nicht, was wir irgendwas gegen ihn haben. Denn was der Typ, ich kenne ihn überhaupt nicht, der interessiert mich auch überhaupt nicht, aber wenn er Scheiße baut, dann berichten wir darüber. Und wenn er das dann jedes Mal ist, ja sorry, aber liegt das nicht an mir? Also ich suche nicht ihn, ich suche immer nur die Sache. Das scheinen manche echt nicht, die scheinen das sich auf sich zu beziehen. Außerdem haben wir nicht, ja, wir wollen ja auch keinen Schaden in dem Sinne, wir berichten über die Sache, das ist dann halt so. Aber das hast du ja auf dem Erfurter, wenn du dich mal mit ein paar Leuten unterhalten hast, dass es auch schwierig ist, das richtig rüberzubringen, beziehungsweise das anzukommen. Ja, ja, ja. Aber es geht immer noch, der Beweggrund ist ja nicht, ich will ja nicht einfach nur Scheiße reden, sondern ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir auch, wenn es nur ein ganz kleiner Hauch ist, im Hobby bessern können. Ja. Das ist immer noch mein Wunsch dabei. Und deswegen sage ich ja auch hier, was wir vor uns gemacht haben, über Let's Zeppelin, dass jetzt ich sage schon, das ist nicht zentral in Deutschland, sondern es liegt in Friedrichshafen. Wenn ich da aber hin möchte, ich weiß, und ich gebe ja sonst auch immer Geld aus, ich weiß, es gibt einen Flug von Hamburg zum Beispiel nach Friedrichshafen, dann fliege ich da hin. Ich sage aber auch, egal wo du das Projekt hin verschiebst, es wird immer einen Sturm der Entrüstung geben, weil es nie allen recht machen kann. Naja, einen Sturm glaube ich jetzt nicht. Also zum Beispiel, wenn jetzt dieses Jahr Erfurt gewonnen wird, natürlich, meckern tut immer irgendwer. Da sind wir ja nun auch ganz vorne dabei. Ja. Aber einen Sturm der Entrüstung glaube ich nicht so wie jetzt in diesem Fall. Weil es einfach echt für 90% der Deutschen am Arsch der Welt liegt, ist das doof. Das ist relativ. Für die Bayern ist es wurscht. Ja, aber selbst für die müssen noch ganz runter. Also wirklich, du kannst eigentlich fast nichts Ungünstigeres finden, als an der Grenze Deutschlands irgendwo ein Event zu machen. Also das ist einfach immer unglücklich. Und das, ich finde es auch dieses Mal. Ich wünsche mir auch immer, aber wie sollen sie es hinkriegen? Ich habe ja auch keinen wirklichen Verbesserungsvorschlag. Diese Project-Vergabe, also ganz ernsthaft, für mich hat das wirklich langsam so ein FIFA-Niveau. Also keiner weiß, warum das da gemacht wird. Ich würde mich nicht, also jetzt übertrieben gesagt, aber wir überspitzen ja nun gerne, deswegen tun wir es auch hier. Also übertrieben gesagt, würde es mich auch nicht wundern, wenn da irgendwelche Umschläge unter Türen durchgeschoben werden. Da ist vielleicht nicht ganz so viel drin, aber vielleicht eine Freikarte für den nächsten Film von den von irgendeiner Überquerung von irgendwelchen Bergen oder so. Nee, also ich finde diese Vergabe komisch. Also natürlich könnt ihr es jetzt immer begründen mit, die hatten das beste Konzept, ganz klar. Das kann ich aber auch zu allem sagen. Das kann ich auch sagen, wenn wir jetzt zusammen auf Klo gehen und wer als erster rauf darf, dann hatte ich das bessere Konzept oder was. Also ein bisschen, dann sollen sie halt ein Gremium benennen, die das entscheiden, dass es mal ein bisschen transparenter ist. Ja. Aber diese Entscheidung kann ich jetzt durchaus nachvollziehen. Also pass mal auf, wir haben nämlich für nächstes Jahr die Eventvorschau. Bei den Mega-Events. Wir haben das Tippi-Tippi-Tapp in Tippi-Tippi-Tapp, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. In Geldern. Das war schon mal ein Projekt. Ja. Das war Projekt? Nee, das war Giga. Nee, was war das? War das Giga? War das Projekt? Das weiß ich. Das war aber ein Giga-Event. Nee. Nicht? Nee. Tippi-Tappi-Tuppi. Das war ja gerade so schön, weil es auf 1200 oder so gedeckelt war. Warte. Deswegen fand ich das ja so perfekt. Wo ist denn hier der Chat hier? Muss ich hier selber nachgucken? Mann. Okay, pass auf. Also auf jeden Fall, wir sind also praktisch wieder in der Gegend neben Essen. Hättest du das genommen? Oh, schon wieder diese Gegend. Ja, das hätte ich aber verstanden, dass da viele gemeckert hätten, ja. Gut. Dann haben wir das Maije, wie man spricht das aus, im Saarland. Auch schon mit dem Code GC66666. Ja. Wäre wahrscheinlich mein Favorit gewesen. Ja, meine auch. Aber auch da heißt es, das ist ja schon wieder. Vor allem liegt es auch an der Grenze wieder. Wäre auch jetzt von der Lage auch nicht optimal. Ja, stimmt. Ja, und ist auch ein bisschen schwierig zu erreichen. Und dann hättest du wieder die Meckere gehabt. Ja, man kann es ja schon an diesem GC-Ding erkennen. Weil es hat dieselbe Nummer wie das Ding. Ich guck mal nebenbei, weil der Chat, yes, mega. Okay, war mega, gut. Ja, stimmt. Also liegt ein bisschen, aber ich hätte auch das Saarland eigentlich so als Favoriten gesehen. Nee, das Projekt GeoSanti. Achso, genau. Das Tippitapitap war ja davor. Ja, genau. Dann kam das Projekt GeoSantike in Zanten. Ja, okay, das ist ja praktisch um die Ecke. Ja. So, also deswegen konnte es Tippitapitap nicht werden. So. Ja, sowieso nicht. Ich finde, Wiederholung geht es mir wie dir. Ich finde Wiederholung an sich schon nicht schön, weil ich einfach die Stadt dann kenne. Ja. Da will ich kein zweites Mal hin. Gut, dann haben wir das Megafon 6 in Angern. Also dieses Megafon am See. Das kannst du nicht machen. Nee. Dann haben wir die Geocaching Days in Kiel, die sich ja selber nochmal verlegt haben, weil am Bodensee gleichzeitig war. Kannst du eigentlich auch nicht bringen. Ja, vor allem hast du das gleiche Problem. Die liegen dann im nördlichen Arsch der Welt. Also hast du wieder das Problem, dass es auch wieder an der Grenze sozusagen zum Wasser liegt. Ja. Genau, es ist 11.8. Und ich sag dir ganz einfach, die hatten wahrscheinlich noch nicht so viel Programm. Die haben noch nicht, ja? Ja. So, und dann hast du, klar, die Schweiz, ist halt, Schweiz, zählt das eigentlich Europa? Nur Deutschland im Projekt. Ja. So, und dann hast du 1.9.3.9. Prora 2017. Prora ist auch schon eine Wiederholung. Liegt auch wieder am Rand. Liegt am Rand und die haben noch gar nicht viel. Die haben noch nicht mal eine GC-Nummer oder wie auch immer hier. Wann ist das? Ja, 1.9. bis 3.9. Und wenn du das jetzt mal alles so zusammennimmst, dann muss man sagen, die Entscheidung konnte nur fallen zwischen Zeppelin und Saarland. Ja. So. Und im Zeppelin, die knutschen einfach besser, die Reviewer. So. Stimmt, da hast du natürlich auch wieder recht. Ja. Saarland ist natürlich, aber Saarland hat dein Problem, liegt natürlich auch an so einer Grenze. Also, Habt ihr jetzt was verstanden, liebe Zuhörer? Wir haben völlige Unwissenheit, haben wir jetzt wirklich gut begründet, warum es Zeppelin geworden ist. Wir könnten auch Hamburg nehmen, guck mal, genau. Wir haben ja am 2.7. ist ja noch immer nicht so. Nee, das wir ist ja sollten vorbei. Und wir sollten dem Projekt, diesen Ausschuss beitreten. Das wäre doch der Hammer, ja. Und zum Entscheiden, ja. Zum Entscheiden. Das wäre gut, ja. Weil die Begründung war in sich schlüssig. Also Stuttgart ist leider gescheitert, ja, aber die haben ja jetzt das Stadion zur Verfügung, ne? Erstliga-Fußball gibt es da ja nicht mehr. Ja doch, ich bin Zweite. Ja, aber das ist ja nichts. Stuttgart wird ganz, ganz, also es gibt ja zwei Riesen-Mega-Giga-Events demnächst. Stuttgart, wenn sie am Bahnhof geschafft haben. Ja, also kurz nach Berlin, ne, BR. Berlin wird wohl das erste Giga-Lost-Place-Event am BR sein. Auf dem BR, das stimmt. Aber Berlin zum Beispiel hätte eine Lage, die schon besser passen würde. Aber was hat sich niemand für Berlin irgendwas gemacht? Nee, ich sag ja, also das ist eigentlich, wenn du so überlegst, ja, wo eigentlich eins stattfinden müsste, wäre Kassel. Das liegt so mittendrin. Aber was hat Kassel? Also Kassel hat natürlich dieses, diese Gärten da, den, das ist ganz wollte nett. Ich gerade sagen, die, das ist aber, da ist aber Platz ohne Ende. Da haben wir ja letztes Jahr haben wir da ein verlängertes Wochenende verbracht, glaube ich, war es letztes Jahr. Ich glaube letztes Jahr. Die, wie heißt die, Wilhelmshöhe? Wilhelmshöhe, ja. Genau. Und da bringst ja, du aber. Aber das ist auch irgendwie, das weiß ich nicht, ob die das machen, weil das ist so. Das ist eine andere Geschichte, ja. Das ist irgendwie Kultur, irgendwas ist das, Denkmalschutz, die möchten das da auch nicht unbedingt haben. Ja, aber die führen da auch abends tausende von Leuten durch, haben wir ja mitgemacht, diese komische Führung, da die Treppen hoch. Die sind doch schon einiges gewohnt. Ich glaube, da könnte, das würde auch schon, aber das muss ja auch erstmal organisieren. Schön, dass wir jetzt Kassel gut finden, jetzt, ob die Kasselaner es auch so schön finden, dass sie da Giga machen sollen. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich wobei, auch es ist mir eigentlich auch egal, ehrlich gesagt, wer Project kriegt. Ich werde auf kein Giga-Event mehr gehen. Mir hat München sowas von gereicht und mir reichen auch die Berichte hier schon wieder aus Essen und Ähnlichem. Das sind für mich echt keine Events mehr, sondern Messen. Da kann man ja auch hingehen, kann ich verstehen, warum man ja, da hingeht. Ist ja auch so. Ja, aber ich fand zum Beispiel so Erfurt viel das, persönlicher noch. Das fand ich schöner. Genau, und das muss ich auch sagen zur Nacht der Vulkane, das wo ich mal da war. Ich war ja, das war auch so ein schönes Mega. Deswegen kann ich auch jeden verstehen, der zu diesem in Sachsen-Anhalt, da zu diesem Megafon fährt, ja. Weil er einfach sagt, wow, ja, ist okay. Da wird es nicht zelten, wäre würde ich auch. Genau, fahren, Bremerhaven war ja auch okay. Ja, nur wir sind jetzt mittlerweile an zwei Punkten angekommen. A, wir kommen in diese Themen, Locations wiederholen sich. Ja. Das macht es für mich total uninteressant. Sorry für Bremerhaven, ich werde wahrscheinlich hinfahren, aber ich habe es auch genauso gesagt. Also ich erzähle jetzt hier nicht im 1-1-Gespräch was anderes als jetzt hier ja, rein. Und wir sind bei einer zunehmenden Professionalisierung ja, mit ja. Händlermeile und Catering ja. angelernt, wo die Leute verstehen, dass man mit so einem Mega-Event oder Giga-Event auch Geld verdienen ja, kann. Finde ich gerade schade dran. Und in dem Moment, wo du, das merkst du an den Preisen, in dem Moment, wo die Preise anziehen, wird versucht, Geld zu verdienen. Was ja. durchaus nicht schlimm ist, aber ich bin immer noch auf dem Gedanken, dass ich so ein Ding, sage ich mal, so selbsttragend finanzieren müsste. Und nicht versucht würde, da noch irgendwelche Sonderwünsche zu machen. Oh, das kannst du ja machen. Du kannst ja das Event selbst tragen, finanzieren. So, das ist, es gibt ja so Events, die da hieß es dann am Ende, sie haben 300 Euro übrig nur oder so. Und dann fährt die ganze Orga nach Amerika. Das kann man dann ja über Coins zum Beispiel machen, indem man nicht nur eine Event-Coin, sondern gleich 30 Stück raushaut. Gibt da ja so Variationen, die durchaus schon durchgeführt wurden. Mal ganz ehrlich, stört mich noch nicht mal. Wenn ich dieses Event für Geld, das ich in Ordnung finde, besuchen kann, ne? Dann soll die Orga von mir aus danach 6 Wochen nach Asien fliegen von dem Geld. Das interessiert mich wirklich einen Scheiß. Solange ich mich gut bedient fühlte, deswegen stören mich auch die 12 Euro in Erfurt nicht. Ich weiß zwar bis heute nicht, wofür die waren, denn außer das Bändchen habe ich tatsächlich nicht viel gekriegt. Das muss ich schon sagen. Das ist ja wohl hauptsächlich der Eintritt. Und sie müssen ja auch ein bisschen Security und ich weiß nicht, Rotkreuz vielleicht haben. Ist mir auch egal. Das Geld war gut investiert. Ich bin dafür diesen Sonnabend zumindest wirklich absolut gut behandelt worden da. Letztendlich wohnen wir ja oder leben in einer Marktwirtschaft. Ja, eben. Und so läuft das. Seid ihr bereit für einen Event-Coin, der in großen Stückzahlen produziert ja. wird, den Preis zu bezahlen? Dann trägt sich das. Dann und dann wird sich der Preis auch nach oben kumulieren. Also ich kann nur empfehlen, wenn ihr bei euch in einer Touristenregion seid, geht einfach mal rein in so einen Touristenshop und guckt mal, was da so ein kleiner Pin oder was da so eine Coin, ja. Also Coin kostet, die ist natürlich dann nicht trackbar, das muss man noch berechnen. Aber da seht ihr in etwa das Preisverhältnis, weil für ein Giga-Event wird die Menge einmalig ähnlich hoch sein. Pin ist ja wohl im Moment der heiße Scheiß, würde ich jetzt mir sagen lassen. Genau, und das, ich habe Preise gesehen, da so ein Geo-Pin 5 Euro. Müssen wir uns jetzt auch so ein Ding machen lassen? Wer macht denn das auch, Laser Mario? Mario kann das hinten dran machen, aber Metall, ne? Aber so 5 Euro. Was kostet das? Wir müssen ja, wir haben ja jetzt keine Token mehr. Ey, das Ding ist so groß, das kostet nicht. Das ist echt so. Also wir haben jetzt gerade für Interceptor noch ein Set übrig und dann sind wir komplett leer. Also ich habe keine. Nee. Also ich kann dir noch ein bisschen was geben. Du hast noch was? Hm? Du hast mir noch mal 10 solche von diesen Viereckigen gegeben. Ja. Ja. Ja, die habe ich jetzt. Ich bin die alle los. Ich habe keine Mandy, ich habe nichts mehr. Ich bin nach dem Erfurter Event noch zu einem tollen Cash gefahren. Ja. Und habe genau 1 reingelegt. Ich wollte nicht 10 reinlegen. Ah. Nee, dann müssen wir nochmal. Also, dann haben wir noch einige wenige, aber wir müssen auch mal wieder überlegen, was wir dann machen wollen. Also. Wir haben ja auch noch Vorbestellungen. Tintenklecks. Oh ja, stimmt. Wollte ja. noch. Oh, und ja. dann war noch jemand, den ich vergessen halt habe. Halt bloß welche auf, damit wir die nicht aus Versehen alle wieder reden. Chat, will noch jemand einen Token ja. bitte jetzt hier sagen? Ja, oh Mann, ja. Ja, also keiner. Gut. Nee, stimmt. Müssen wir tatsächlich nochmal. Ja, ja. Also wir haben nicht mehr viele. Wir überlegen mal wieder, was wir machen. Das kostet ja auch alles Geld. Man muss ja auch mal sehen, ob wie viel Sinn das mal alles macht. Das ist mir aber. Ich habe gerade wieder $99 für scheiß MixLR ausgegeben. Irgendwann ist auch mal gut. Obwohl dafür haben wir diese leckeren Toffee-Fees bekommen. Also irgendwie. Das trägt sich schon. Wir werden schon Millionäre. Meinst du? Ja, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Ja, wobei das ein gutes Thema ist, dass du nochmal auf den Kommerz gekommen bist. Ich habe aber gedacht, ich muss mal draufklicken. Bei Amazon gibt es ja schon die Buchankündigung, ne? Es ist, also, ich finde es immer schade, wenn für den Kommerz, wie soll ich es nennen, das letzte bisschen Anstand aufgegeben wird, ehrlich. Und zwar erscheint am 1. September 2016, also richtig heißer Scheiß, der offizielle Geocaching-Guide broschiert. Hä? Wen würdest du denn tippen? Von wem? Gründel. Ja, sag mal ganz ehrlich, das geht doch gar nicht anders, oder? Ja, ich habe mich gerade jetzt mal kurz gefragt. Ich war jetzt gerade raus, ich habe jetzt nicht gelesen, ja, mehr, wie der offizielle Guide. Es gibt doch zwei, Geocaching 1 und Geocaching 2. Ja, das sind aber keine offiziellen Guides. Es gibt jetzt einen offiziellen Guide und da schreibt nämlich auch Brian wohl das Vorwort. Also letztendlich. Oh, hat Groundspeak sozusagen, gibt jetzt seinen Segen für einen ersten offiziellen Geocaching-Guide. Und mein erster Gedanke war, wir können ja nur der Gründel schreiben, sonst gibt es ja nun wirklich keinen. Der macht das seit 10 Jahren. Also ich meine, wenn, geht gar kein anderer. Nein, der ist aber nicht bekannt genug, lässt sich nicht genug Kohle mit schaufeln. Stattdessen kommt der, und du glaubst es nicht, von Bernhard Hoecker. Okay. Also sorry, der macht sein, wie er will, und seine Bücher mögen witzig sein und der macht auch beliebt sein, da habe ich alles gar nicht absprechen. Aber dass der jetzt den offiziellen, also sorry, das ist für mich absurd. Das ist reine Kohlemacherei und sonst exakt gar nichts. Also da geht's, und da wird auch so, weiß ich nicht, da ist wirklich, da würde ich schon von Groundspeaks Seite aus hier in Deutschland, und wenn sie Reviewer sind, mal fragen, wie ist denn das bei euch? Wer wird sich denn da anbieten? Und ich glaube, es wird keiner ein anderes Wort sagen als der Gründel. Und das sage ich nicht, weil ich den besonders gern mag. Das tue ich auch, aber das ist nicht der Grund dafür, sondern das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder nicht? Ich komme da immer noch gleich drüber weg. Wie kann man denn der kann Witzbücher schreiben, das ist doch völlig in Ordnung. Und der macht ja auch witzige Sendungen und seine Lesungen sollen auch toll sein, habe ich auch noch Gutes von gehört. Mhm. Aber den offiziellen Guide jetzt einem Witzautor zu geben, was wollt ihr euer Hobby jetzt verarschen oder wie soll ich mir das vorstellen? Also ich war völlig, und nicht nur der, da schreiben dann noch mit Bernhard Hoecker, Autor, Benjamin Gorencic, Autor, Tobias Zimmermann, Autor, und Jens Freiler. Das ist doch. Das sind ja alles, genau, das ist der. Das sind ja alles unheimlich verdiente, alteingesessene Geocaching-Autoren. Die nimmt man auch unbedingt für 200 Seiten, das weiß man auch schon, ist es lang. Was ist da drin? Ist da einfach Cache-Wiki abgetippt? Oder? Steht ja, naja, du musst, steht in dem Buch noch nichts drin. Nur das ist das Entscheidende. Und darüber wird es ja verkauft. Der offizielle Geocaching-Guide. Da ist irgendwie von, oh Gott, und er hält auch noch, der eine hält auch noch so einen Selfie-Stick. Also, oh mein, schade, das Hobby ist ja auch noch nicht genug durch die Soße gezogen worden. Da guck dir mal das Foto genau an, wer das ist. Ja, ich weiß es. Mhm. Dieses Buch tut mir echt weh. Es steht noch nichts drin, aber es kostet schon mal 12,80 Euro. Auch da ist es, sehe ich völlig entspannt. Sowas reguliert sich immer durch Angebot und Nachfrage. Gibt es dafür keine Nachfrage? Ich bin mir sicher, die wird es geben. Natürlich, die wird in den Shop reinkommen. Gerade Neucacher kommen ja raus und werden sagen, welches Buch kaufe ich mir denn mal? Na, der offizielle Geocaching. Na dann, steht auch noch ein Stempel HQ für Headquarter drauf. Und dann kaufen die dieses Buch und fangen an zu cachen, wie es da drin steht. Vielleicht ist das Buch ja auch klasse, das weiß ich auch noch nicht mal. Also, ja, kann ich auch nicht mal sagen. Nee, sorry, es geht für mich. Ich finde, das muss für den Gründel ein Schlag ins Gesicht mit Anlauf gewesen sein. Und da kann ich ihn dann sogar verstehen. Nahezu 3 Millionen. Der Zepter hat es rumgehört. Griso sagt es richtig, mit dem Deppenzepper fotografiert. Aber, behaltet mal einfach das im Hintergrund. Ich bin mal gespannt, wie viele Blogs genau darüber wieder rechtzeitig. Ja, natürlich kriegen wir umsonst das Buch. Und für umsonst machen wir alles. Genau, deswegen kauft das Buch von H. Michel. Nur ein Stift. Ja. Und ein GPS-Gerät. Ach, Polylettentapier ist auch aufgewacht. Mhm. Er kommt ein bisschen spät. Saß auf dem Sack. Klo. Ich kicke ihn einfach raus aus dem Jetzt. Das machen. Nee, also als ich das gehört habe, das, mir ist das Essen aus dem Gesicht gefallen. Also es tut mir echt leid, aber nee, ich finde das, nee, das ist mir zu geldgeil. Also gerade wenn ich in dem Land einen habe, der seit 10 Jahren diese Bücher schreibt. Das Geilste ist, das Buch hat auch noch die Optik von den Büchern des Ründels. Hast du es gesehen? Die haben das tatsächlich auch noch genau so aufgemacht. Da kriege ich echt Krämpfe. Nicht, dass ich hole das Geld nicht drin, aber der hat eh genug. Ey, lass doch dem Gründel die paar Euro für so ein Buch. Also nee, weiß ich nicht. Tut mir leid, aber das ist so... gefällt mir nicht. Also ganz ehrlich, das... ich kann das verstehen, vielleicht ist es auch emotional, weil ich ja, du kennst ja jetzt Gründel. Ja, aber auch sonst. Markus heißt er, ne? Ja. Lieber Markus, ich war jetzt 2-mal in einem Stand und 2-mal warst du nicht am Stand. Oh nein. Wenn du mich nicht kennenlernen willst, dann ist es so. Nee, aber, apropos, was ich vorhin gesagt habe, wir sind in der Marktwirtschaft. Es kann jeder ein Buch schreiben. Ja. H. Michel hat auch ein Buch geschrieben. Es kostet, wie viel kostet es? Holger, sag schnell. 1 Euro, 2 Euro. Ist vielleicht nicht so aus. Ja, aber da spreche ich auch gar nicht gegen. Um Gottes Willen. Man kann auch jeden Preis nehmen und man kann machen, was man will. 1,49. Man kann aber auch ein bisschen Stil und Niveau haben. Man muss nicht das bisschen auch noch verkaufen. Man hätte ihn auch fragen können. Aber man muss es nicht machen. Oder ihn als Co-Autor mit rein. Oder was? Ich sag ja, muss man nicht. Aber niveaulos kann man auch sein. Na klar. Ich kann auch auf den Tisch kacken. Das ist mir auch erlaubt. Kann auch keiner was sagen. Ja. Ob das schön ist, ist aber ein anderer Blatt. Aber das ist so ähnlich, als würdest du sagen... Am Anfang gab es hier nur den Geocoin-Shop und Sepp und Bertha. Und mehr, wenn jeder jetzt nochmal so ein Geschäft aufmacht und genau in dasselbe, mit demselben Sortiment reingeht. Da sehe ich genau den Unterschied. Was du sagst, stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn die das gleiche Sortiment haben, ist das ein Konkurrent. Wir reden hier von einem Witzautor und wir reden von einem Outdoor-Autor, der das seit 10 Jahren ernsthaft betreibt. Und jetzt wollen der offizielle Guide, der wird jetzt von einem Witzautor geschrieben. Sorry, aber das passt für mich nicht. Naja, also der Hohecker hat ja schon ein paar Bücher geschrieben. Ja, und welches davon ist ohne Humor? Oder Humor, sagen wir mal so, der hat doch nicht ernsthaft Geocaching erklärt. Na, ist er ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ist er Comedian? Ja. So, da kann ja der Ansatz sein. Also, der Gründer schreibt ein Sachbuch. Ja. Mit viel Sachverstand. Ja. Jetzt hast du es beim letzten Mal das Geocaching 3 oder wie auch immer das, nee, 2? 2, ja. Wo du gesagt hast, oh, ganz stark, ganz tiefe Detailtiefe. Das war also das, was du meinst, das Ausrüstung 2. Ausrüstung 2. Ja. Hat dir auch ein bisschen weitergeholfen, aber ist halt schon staubtrocken. Ja, das ja. Dann ist das doch die Differenzierung dieses Buches. Ich kenne es jetzt nicht, aber vielleicht gehen die mit einem humoristischen Ansatz daran, um das auch Einsteigern näher zu bringen. Dann nenne ich das Einsteigerbuch, aber nicht die offizielle Geocaching Guide. Ja. Abgesegnet von dem einzigen ernsthaften Plattform. Das ist das Problem. Also ich finde es echt schwer. Also wie gesagt, kann man machen, hast du recht, ist freie Marktwirtschaft. Wie gesagt, ich werde da eh nichts dran ändern können. Ich finde es so echt an der Stelle, das finde ich schwierig. Sehr schwierig. Letztendlich wird sich das sowieso wieder, das ist eine Entscheidung an die Füße, also in dem Fall mit den Händen oder mit der Maus beim Klicken. Das heißt, wenn das viele Leute kaufen werden, wird es ein Renner, wenn nicht, dann nicht. Aber ich fand es, also mich hat es erschreckt. Aber klar, hast du natürlich recht, ja, also wir können natürlich sagen, wenn ihr wobei ich mich auch, guck mal, das Chat fragt es nämlich auch gerade, was ich mich auch gerade frage ist, was will der denn eigentlich noch schreiben, was noch nicht schon geschrieben ist? Kommt noch dazu. Wir haben ja festgestellt, dass man mittlerweile mit Geocaching Geld verdienen kann. Ja, auf jeden Fall. Und dass es auch Leute gibt, die es tatsächlich auch verdienen. Wir haben ja vorhin über einen gesprochen. Und warum nicht? Ich habe jetzt gerade nebenbei nochmal geschaut, welcher Verlag das ist. Weil der Gründel ja im Konrad-Stein-Verlag auflegt und das andere ist im Travel Diary. Aber nochmal, dieser Travel Diary ist auch irgendwie bekannter, der alles verklagt, was ich schnell genug auf die Bäume komme. Also der ist auch nicht ganz unbekannt. Nee, ich meine jetzt wegen dem Design, ja? Dem Design. Aber der Autor dieses Buches hat relativ wenig mit dem Cover zu tun. Dafür gibt es Leute, die das Illustratoren, glaube ich sogar, ist der Name. Und wenn die sich dann sagen, wir machen das genau in so einem ähnlichen Thema, dann machen wir das halt so. Ja, ja, also wie gesagt, was du sagst, freie Marktwirtschaft, natürlich könnt ihr das alles machen. Ich finde es noch schade, ja, dass sie ihn nicht zumindest mit reingenommen haben, denn er hat den meisten Sachverstand mitgebracht. Ja, aber ganz ehrlich, ich schätze Gründes Sachverstand. Ich weiß nicht, wie Gründel sein Humor ist. Wenn der Ansatz des Buches ist, humoristisch das näher zu bringen, dann wäre er vielleicht der Falsche. Dann haben sie gesagt, das können wir besser. Ja, ich sage ja, dann nehme ich ihn erstens mal mit rein und zweitens nenne ich das Ding nicht offizielles Bla. Wenn ich was offizielle Geocaching-Guide mache, dann finde ich so den humoristischen Ansatz schon schwierig. Aber wie gesagt, wird sich entscheiden. Ich wollte es einfach nur mal angesprochen haben, dass dieses Buch kommen soll. Ich würde euch raten, wenn ihr wirklich Geocaching-Einsteigerbuch kaufen wollt, nehmt trotzdem das vom Gründel. Weil das ist einfach auch, das ist gereift über 10 Jahre, das ist einfach perfekt. Nicht, weil er so gut ist, das meine ich damit gar nicht. Sondern einfach, das ist ein Buch, das ist einfach gereift. Das ist immer wieder überarbeitet worden, da gibt es ja auch die x-te Auflage von. Ja. Und so, als wirst du nicht aus dem Stegreif genauso gut hinkriegen. Das kann ja funktionieren. Dazu musst du ja auch die Erfahrung haben. Jetzt guck dir diese Firma an, die das schreiben. Hohecker kann doch in seinem Job gar nicht die Zeit haben, sich so intensiv mit Geocaching zu beschäftigen. Naja, man muss sagen, ich bin ja auch durch ein Intro, was war denn das? Es war in einem, ich kenne die Zeitung nicht mehr, da war ein Beitrag drin über Geocaching und auch von Hohecker. Mhm. Und so bin ich ja damals auch zu diesem Hobby gekommen. Also irgendwie hat er schon was geschrieben, was mich da reingebracht hat. Ja, das würde ich rein bezweifeln. Nochmal, wenn wir jetzt sozusagen, der hat nicht so viel Zeit, dann würden wir gerade solche Leute wie damals den Geo-Teddy-Bär überhören. Weil der hat die Zeit, die Funde zu machen, der Hohecker nicht. Ich meine nicht die Funde, aber wenn du das Geocachen in seiner gesamten Breite erklären willst, dann musst du dieses Hobby ja schon leben. Ja, er hat ja diesen Tobi, mit dem er da immer sowieso cacht. Ist ja der einer der Autoren. Ja, die Frage ist, wie oft die dazu kommen, weil ich meine, in dem Job hast du bestimmt nicht so viel Freizeit. Nö, und dann gibt es ja noch zwei andere. Wie gesagt, wir werden das Buch ja sehen. Ich halte das für einen echten Fehler. Wenn ich einen offiziellen Guide schreiben will, dann suche ich mir einen guten Sachbuchautor, finde ich. Aber wie gesagt, das muss Groundspeaker eh entscheiden. Ich kann es nicht entscheiden. Die Leute sollen es selber gucken. So, ich werde das Buch zumindest nicht testen, da bin ich mir sehr sicher, weil ich werde auch nicht objektiv. Das zum einen. Und letztendlich entscheidet der... Wie will ich Geocaching humoristisch erklären? Ja, Griso, indem ich nicht so stark in die Details reingehe, sondern auch das Erleben des Geocachings mit aufnehme. Ja? Du kannst ja auch sagen, pass auf, stundenlang nach einem Mystery gesucht, ja, und jeden Stein umgedreht und dann später festgestellt, Mysteries liegen selten an den Koordinaten, die angegeben sind. Oder du kannst dann hast du so einen Effekt beim Leser, aha, hast du auch was rübergebracht? Oder du kommst von vornherein so, Mysteries liegen meistens nicht an den angegebenen Koordinaten. Und so kannst du das so ein bisschen humoristisch mit einer Story erklären. Ich kenne das Buch nicht, aber ich denke mal, vielleicht geht es in die Richtung. Weil als neuer Geocacher, die ja leider unseren Podcast auch nicht hören werden, empfehle ich ja immer das Cache-Wiki. Da steht alles drin, sachlich, schmal gehalten. Ja. Ja. Ja, und das werden sie nicht einfach reinkopieren und da reinbringen, ja. Ja, ich sag, es wird echt spannend werden. Geschichten aus Geocaching gibt's auch. Da gibt's ja schon so ein paar Buchautoren, die versuchen, Krimi, Thriller, wie auch immer. Es gibt ja sogar Filme. Das gibt's ja schon länger, ja. Ne? Wobei, ich lese das ja auch gerade. Ich habe schon den neuen Gründel nur unter Ansatz verstanden, das jugendgerecht zu machen. Das stimmt, der hat mir auch nicht gefallen so gut. Deswegen haben wir ihn ja auch nur mittelbewertet. Dieses Geocaching 3 war das, glaube ich. Ich finde diese Benennung auch ein bisschen unglücklich, weil es ist eigentlich ein völlig anderes Buch als Geocaching 2. Und da wurde ja das erste Mal versucht, mit diesen lustigen Bildern und dieser Vize-Cacherin zu arbeiten. Vielleicht, deswegen sage ich, das ist vielleicht auch der Markt, das wird sich der Verlag ja nicht aus Spaß ausgedacht haben. Wird schon gesagt haben, vielleicht wäre es mal gut, was Humoristisches da reinzubringen, was sie ja da wirklich getan haben. Ich habe dieses Buch, ja, das kann man als Einsteiger nehmen, aber mir ist genau das ist es. Da habe ich später die Cacher, die mit Fotologs cachen, die es nicht wissen. Das ist ja auch alles nicht tragisch. Aber manchmal ist an so einer Stelle, ich finde, wenn ich wirklich was richtig Offizielles für irgendein Hobby suche, dann halte ich humoristisches Herangehen für falsch, weil du dann einfach das nicht, dann kommt das auch nicht rüber. Also bei mir geht es so, ich könnte so ein Buch da nicht lesen. Wenn ich für einen Einstieg brauche ich was Vernünftiges. Das wäre, als wenn ich in die Schule gehe und Mathematik, 4. Klasse, und da sind lauter hübsche Bilderchen drin. Also das ist nicht der Sinn der Sache. Da will ich ja erstmal was lernen. Mit ja, Humor kann ich mich später auch noch beschäftigen dann, aber, in dem Hobby. Richtig, aber lass mal das Thema Miezekescher, Ja, das ist ein Mädchen, ja. Zeigt es ja ganz gut. Die hat ein Talent, also sie, zum einen geht sie geocachen. Ja. Zum anderen hat sie ein Talent, dass sie Comics zeichnen kann oder gut zeichnen kann. Ja. Jetzt hat sie natürlich gesagt, okay, das ist wahrscheinlich mein Talent. Ich bringe das mal so ein bisschen in das Hobby rein. Ja, klar. Und ist da ein durchaus auf Wohlwollen gestoßen. Ja. So, und daraus entwickelt sich ja was. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn die jetzt einen Kalender rausbringt, oder sie hat schon einen Kalender, ich bin da wirklich jetzt nicht drin, dass der auch von Leuten gekauft wird. Ja, bestimmt. Und das sind die Leute, die wären dann für so ein Sachbuch die Falschen. Sie könnte über diese Illustration auch irgendwas verkaufen und näher ranbringen. Ja. Und insofern ist es ein Entwicklungsschritt, den sie nicht aufhalten kannst. Nee, aber wie du schon sagst, jeder, der damit Geld verdient, gönnen wir es. Ja, das ist mir die Weh, ja. Wir haben vielleicht ab und zu mal eine kritische Anmerkung. Aber dieses Buch gefiel mir dadurch zum Beispiel nicht. Das Einzige, was mir in dem Buch tatsächlich nicht gefielen, waren die Comics. Nicht, weil die schlecht sind, sondern die hätte ich als Comics einzeln gelesen. Ja. Ich hätte gerne das Buch als einzeln gelesen. Aber den Mix, den fand ich, das lenkt mich von einem Sachbuch ab. Also das störte mich tatsächlich beim Lesen. Vielleicht ist das ja, wie gesagt, vielleicht ist ja auch die es heute kaufen, anders, also um Gottes Willen. Ja, das kann ja durchaus sein. Heute wird ja viel mehr über Bilder gearbeitet. Und diese Symbiose ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht hat er damit wirklich eine neue Zielgruppe erschlossen. Weil ich glaube, die Miezekescher Comics, also als Comic, nur als Comics sich selber tragen, so wie ein Ralf Rute. Nee, also das ist auch, da ist das Hobby wieder, also da muss man schon eine Verknüpfung haben. Da sind die auch zu geizig alle für, um dafür Geld auszugeben. Och, du, also wenn du einen richtigen Comic-Freaks, wenn du die erstmal irgendwie gewinnst. Da die Comic-Freaks, aber das sind nicht die Casher, aber du müsstest Casher kriegen und die sind wieder nicht Comic-Freaks meistens. Ich glaube, da ist der Markt, diese Überschneidung ist zu gering, um da wirklich Geld mit zu verdienen. Also ein paar Euro nebenbei, ja, aber... Ja, aber wenn du dir mal die Entwicklung, wie dieser Typ, ich weiß jetzt nicht, der nicht lustig gemacht hat. Ich kenne diesen den Zeichner meinst, nicht. Ja. Das fing ja auch so an und dann wurde das bekannter, dann durchaus auch mit Gimmicks, die du irgendwo bei Nudana kaufen konntest. Die hat er sich dann selber wieder zurückgenommen, weil er sich mehr auf das Zeichnen machen will. Aber der hat seine Fangemeinde auch. Und vielleicht sehe ich für die Miezekescherin, für diese Comics, nicht nur die Geocaching-Fangemeinde. So ähnlich ist es ja bei den Büchern auch. Ja, aber dann müsste sie halt rausgehen aus dem Geocaching. Also da müsste sie allgemeiner zeichnen. Dann würde das funktionieren, aber nicht die Geocaching-Witze. Die versteht doch kein normaler Mensch. Das ist genau wie unser Film. Den kannst du außerhalb der Geocaching-Szene auch wegschmeißen. Ja, aber das, oder sagen wir es anders. Die Dosenfischer versuchen gerade diesen Schritt zu machen. Und du brauchst ja erstmal eine gewisse Bekanntheit. Und dann kannst du einen Schritt weitergehen. Ob die du großen das Fischer möchtest, versuchen, welchen Schritt zu machen? Weg aus dieser reinen Geocaching-Community hin zu einer Band-Formation. Was die denn vorher? Ja. Hm? So, und... Das ist ernst gemeint? Ja, man kann da versuchen, diesen Schritt zu machen. Logischerweise, du entwickelst dich ja auch weiter. Nee, nicht zwangsläufig. Also, ohne das Detail jetzt zu gehen zu wollen, aber... Naja, die können sie auch machen. Also ich war jetzt nur erstaunt, weil das hätte ich nicht gedacht, dass sie das versucht. So, und das würde ich als diese Community in sich selber ist eigentlich zu schlank, als dass, wenn du nicht richtig mit Werbedruck reingehst, sich deine Projekte selber tragen. Und wenn ich ein gewisses Talent habe, dann sollte ich versuchen, vielleicht zweigleisig oder mich versuchen zu öffnen, warum auch nicht. Es ist immer besser, breit aufgestellt zu sein. Dem widerspreche ich auch gar nicht. Ich sage ja nur, der Mix von Sachbuch und Comic zum Beispiel ist für mich geht gar nicht. Also. Nee, aber vielleicht lockert das auf. Ja, also wenn du jetzt 14 Jahre bist. Geschichten kenne ich, aber ganz ehrlich, ich weiß auch, wie viele Casher, ich sehe auch, wie viele Casher unter 40 sind. Da ist nicht so viel. Also da muss man auch Realist sein. Also sorry, aber das Hauptanspruchgebiet bei Casher liegt immer noch zwischen 30 vielleicht und 50. Und 30 sind schon sehr junge. Also diese Kinder, die es da angeblich immer gibt und Jugendlichen, also ja, die macht es irgendwo geben. Meistens sehe ich die auf Events, wo sie unglücklich rumsitzen, weil ihre Eltern sie damit hingeschleppt haben. Also der Raum ist, glaube ich, sehr klein. Oder bringen wir es mal auf ein griffigeres Beispiel. Es gibt ja so 2-3 Autoren, die so Krimi oder Thriller schreiben im Geocaching-Kontext. Jetzt nimm mir mal den Geocaching-Kontext raus und sie würden einfach nur den Thriller oder den Krimi schrauben. Sie wären doch in dem Meer der unendlichen Bücher. Heutzutage kannst du total untergehen. Du kannst zwar selber auflegen, aber du hast überhaupt niemanden. Dadurch, dass sie es in diesen Kontext setzen, haben sie eine Fanbase oder versuchen sich eine gewisse Fanbase erarbeiten. Ob das funktioniert, wage ich noch zu bezweifeln. Ja. So, und mit dieser Dings, dann hast du einen Grundstock und dann kannst du es ja rausnehmen. Ja, aber das meine ich ja. Aber wir sind auch eh schon weit weg jetzt wieder. Aber wir gehen immer noch in offiziellen Guide. Und das, ich stelle mir mal vor, ich habe auch mal früher hobbymäßig geangelt. Kaufe ich mir das erste Buch und was sehe ich da denn drin? Irgendwelche gezeichneten Fische, die sich küssen oder was? Also, sorry, aber dann will ich erstmal lernen, wie ich damit umgehe. Und dann will ich nicht irgendwelchen Firlefanz da drin lesen oder sehen. Ich rede immer noch. Entscheidend ist dabei dieser offizielle Guide. Wenn es das Geocaching-Einsteigerbuch ist, alles überhaupt kein Thema. Da kannst du von mir aus, da kannst du nackig drin rumhüpfen. Das ist alles überhaupt kein Ding. Also dieser offizielle Guide, das ist ja offiziell vom Crownspeak abgeschildert. Klar. Das ist ja dieses Logo drauf. Da befruchten sich doch zwei Leute selber. Crownspeak braucht neue Member, die draufgehen. Und Hoeker ist ein Prominenter, kann man schon sagen, in Deutschland, ist keine Frage. Der Leute anziehen kann, auch im Fernsehen präsent ist. Und das ist doch eine Symbiose, die funktionieren wird. Ja. Und dann haben sich zwei Marketing-Leute hingesetzt, und das sind jetzt wahrscheinlich nicht Brian und Bernhard, sondern welche aus den Verlagen haben gesagt, wie bringen wir das Ding an den Start, dass es funktioniert? Das ist doch überhaupt nicht die Frage. Natürlich, ich kann auch meine Klamotten alle in China von kleinen Kindern nähen lassen. Ja, billiger kriege ich es ja nicht. Ja. Ja, kann ich auch machen lassen. Ist auch der Markt. Habe ich auch nichts Ungesetzliches getan. Kann man alles machen. Die Frage ist, muss man alles für Geld machen? Oder kann man auch einfach mal sagen, das kommt mir jetzt nicht so. Wie gesagt, Crownspeak sieht das sicherlich auch nochmal wieder ganz anders. Ist ja auch okay, wir werden ja sehen, was bei rauskommt. Aber ich finde so, das ist so, jetzt fängt der Restpostenverkauf im Hobby an. Jetzt, wir brauchen Geld, da verkaufen wir das noch und als nächstes die Coins. Coins kannst du heute nicht mehr auf Reisen schicken, einfach weil die alle geklaut werden. Warum? Weil sie Geld kosten. Alles nur noch, es geht, also im Moment, die haben so oft geredet, Kommerz ist schlimm, schlimm, schlimm, habe ich immer gesagt, ach, kommt halt dazu. Jetzt ist für mich sowieso insgesamt so langsam so ein Zeitpunkt erreicht, wo ich das Gefühl habe, Giga-Events gehen nur noch über Kommerz, anders lässt sich das gar nicht mehr finanzieren. Megas geraten auch schon in diesen Strudel, anders lässt sich's nicht mehr finanzieren. Dann habe ich bei manchen Events auch schon das Gefühl, dass die Eventveranstalter mittlerweile auch schon gierig werden und Geld verdienen wollen. Jetzt kommt dieses Buch. Ist egal, was beim Cashen im Moment überhaupt sich noch tut. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt erst richtig beginnt. Das uns frisst gerade der Kommerz, habe ich das Gefühl. Nein, das ist richtig. Wir sind an einem Scheideweg und keiner weiß so richtig, wo es hingeht. Wir sind da schon ein bisschen länger, aber es weiß ja halt keiner. Und es wird halt viel ausprobiert. Das kann sich in sich zusammenbrechen. Dass Geocacher sagen, oh nee, das ist zu viel und so weiter. Und du siehst ja auch schon, dass viele alte Hasen sich abwenden oder sich rausziehen aus diesem Hobby. Ja, aber wenn die Masse neu mehr ist, rechnet sich wieder. Crownspeak tut natürlich das für die Masse, das ist, will ich Ihnen gar nicht verdenken. Und das ist natürlich auch so eine Selbstbefruchtung. Jetzt denk mal ein bisschen zurück denk mal 4 Jahre zurück an die Mega-Events. Da gab es halt ein Mega-Event und dann gab es noch ein Mega-Event und fertig. Das hast du irgendwie mitgekriegt. Heute wird das in der Zeitung gepublished, aber da existiert noch nicht mal eine GC-Nummer. Die Jungs rennen aber schon alle mit im T-Shirt rum, sind von einem Mega-Event als Stand auf einem anderen Mega oder Giga präsent. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was das soll. Das habe ich auch noch nicht gestellt. Machen Sternfahrten. Die sind ja nicht nur in Deutschland, die sind überall. Ich weiß. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so wirklich Cacher-Gruppen und die sind gar nicht mehr so klein. Ich glaube, die cachen auch gar nicht, die sind nur auf Events. Also die sehen dieses Hobby überhaupt nicht mehr als Geocaching-Hobby, sondern das ist für die echt ein Event-Hobby. Ich finde das schon krank zum Teil. Also, sorry, ich finde es auch schon seltsam mittlerweile, wirklich, dass Urlaube danach geplant werden, dass da sind 2 Wochen hintereinander Mega-Events, dann machen wir da den Urlaub. Können sie ja alles machen, das will ich ihnen auch gar nicht vorwerfen. Ich finde es nur, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen selbst reflektieren und sich echt fragen, will ich wirklich so viel in dieses Hobby investieren? Ist das echt noch, vor allen Dingen, ist das überhaupt noch das Hobby? Na, also die Frage kannst du dir immer stellen. Aber Geocaching ist so ein breit gefächertes Hobby mit so vielen unterschiedlichen Interessengruppen. Wir hatten ja John hier da mit Baumklettern und Lockpicking, was du jetzt gesehen hast, sind ja auch wieder irgendwelche. Scheiß, ja. Obwohl ich kann's ja jetzt. Was mir so ein bisschen auffällt, ist der Mut, es anders zu machen. du wirst, wenn du heute ein Mega machst, du siehst die Leute im T-Shirt, du siehst die Standfahrt, du siehst, du kannst, also jedes Mega folgt ja immer demselben Ablauf. Das kann richtig sein, weil das jeder macht. Aber es macht ja nur jeder, okay, weil das woanders gesehen hat. Und musst, da würde ich mir ein bisschen. Du musst aber sagen, was du jetzt, du hast gesagt, Mut, das anders zu machen. Du beziehst dich dabei auf Events. Jetzt, ich bin jetzt mal nur beim Event. Ja, okay, das, genau. Ich dachte, du meinst eben beim Geocachen, weil ich wollte gerade sagen. Nee. Hobby, was glaube ich echt viele nicht peilen, ist auch manchmal, vielleicht sehe ich das auch einfach nur grundsätzlich falsch. Geocaching ist eine Dose im Wald, die suche ich und finde ich. Genau. Und da ist nicht viel mehr. Natürlich gibt es Variationen und die reden aber immer alle von, du kannst das auf so viele Arten und Weisen. Nee, du gehst suchen und findest. Es gibt gar nicht so viele Arten. Es gibt viele verschiedene Dosen und alles, aber das Hobby ist eigentlich sehr, sehr simpel gestrickt. Ich glaube, deswegen überlebt das auch so lange, gerade weil es so simpel ist. Genau, aber diese einfache Wahrheit des Hobbys ist ja heute nicht mehr so. Heute muss es mit viel Tralala sein und mit viel spezielle Dinge. So wird es ja propagandiert. So wird's und wenn du jetzt reinkommst, dann lernst du genau das. Und diese Leute, die sich dann einfach nur noch vielleicht auf das Geocaching konzentrieren, ja, die gibt's halt nicht mehr. Oder hast du schon mal ein Mega-Event gesehen, das Mega im Grünen will ich jetzt nicht sagen, Erfurt. Aber die haben ja auch viel gemacht, aber so, dass man einfach mal anders an den ganzen Ansatz rangeht. Nee, gar nichts. Ganz im Gegenteil, ist immer das Gleiche. Ne, also die Jungs hier im Manning, die versuchen, sie sagen hier kostenlos und bei uns Dings, aber die siehst du auch überall mit ihren T-Shirts und mit ihren Facebook-Präsenten. Ich meine, es geht doch heute darum. Dieses Werben finde ich langsam seltsam. Genau, also entweder bin ich ein Mega, dann ziehe ich die Leute an, ja, aber es geht ja darum, diese zu übertreffen. Und wann, jetzt haben wir schon 500 Attents und jetzt kriegen wir unseren Mega und das schon nach 2 Wochen. Und dann auch Werbung für Events. Irgendwann hat er das Mega-Status gerade aberkannt bekommen, weil sie zu viel Werbung gemacht haben in Holland, glaube ich. Die sind so aggressiv mit ihrer Werbung gegangen, dass Groundspeak schon gesagt hat, du bremst euch mal. Und dann haben sie aber weitergemacht und dann haben sie einen Megastatus einfach gerade bekommen. Oder kriegen ihn nicht oder hatten ihn gar nicht. Also auf jeden Fall kriegen sie ihn nicht. Ja, aber okay. Also das finde ich dann von Groundspeak, die ja selber so aggressiv unterwegs sind, aber auch ein bisschen zweischneidig. Ja. Ja, also ja, sie wollen halt nicht mehr so viele Mega. Ich glaube, was Groundspeak jetzt selber erstaunlich früh merkt, das, was ich schon lange gesagt habe, das funktioniert nicht mehr auf Dauer. Mit der Eventschwemme wird es nächstes Jahr schon knallen. Da werden die ersten Events, glaube ich, finanziell ins Schwimmen kommen. Einfach, weil sie die Leute nicht mehr zusammenkriegen. Du kannst nicht 50 Mega-Events machen in einem Jahr und erwarten, dass sie alle voll sind. Das kann nicht funktionieren. Das ist einfach Schwachsinn. Guck's mal an nächstes Jahr. Das ist absurd. Der Ansatz, ich finde diesen Ansatz an sich schon falsch, dass du planst, ein Mega zu machen. Ja. Ja. Vielleicht plant man ein Event, was eventuell ein Mega werden könnte. Genau. Dass du halt nicht die Grillhütte am See nimmst, sondern vielleicht einen größeren Platz. Aber dann mal abwarten. Nicht so von vornherein, ich muss die Leute, dann kommt ja genau das zustande. Und das sind wiederum die Kosten, die du dann irgendwann zahlst. Ich verstehe auch nicht, warum sie jetzt im Moment gerade so krampfhaft versuchen, alle nochmal ein zweites zu machen. Reicht es denn nicht mal, eins organisiert zu haben? Es ist auch nicht so, also locationsmäßig, ich meine, Deutschland ist groß, ja? Ja. Ich verstehe es wirklich nicht. Nee, da geht auch was an mir vorbei. Ich habe auch gar keine. Bremerhaven ist ja noch vor der Haustür, da würde ich wahrscheinlich so nochmal hinfahren, aber Tippitappitupp war klasse, das erste. Aber warum sollte ich da nochmal hinfahren? Ich kenne die Örtlichkeit jetzt, war schön, hat auch richtig Spaß gemacht, aber ich habe überhaupt keine Lust, da nochmal hinzufahren. Nicht wegen der Orga, nicht wegen dem Event, sondern einfach, ich will doch in meinem Leben noch ein bisschen mehr sehen. Ab nächstes Jahr fahre ich jeden Ort das zweite Mal an, weil da überall Events sind. Was glauben die ja die alle? Ja, wahrscheinlich fliegen da neue Dosen. Kriso sagt das jetzt übrigens gerade richtig. Der Name Mega ist Marketing. Ja, genau. Stimmt. Aber ist das nicht der falsche Ansatz? Ja, absolut. Ist nicht der Grundgedanke eines Events so ähnlich vielleicht, wie du bei der GCC-Meisterschaft am Abend erlebt hast, zusammensitzen, bisschen Regen, vielleicht noch eine Grillwurst oben drauf teilen. Da hört ich aber auch irgendwie was Leuten, dass die versucht haben, Mega zu werden. Das weiß ich nicht, das höre ich nur so ganz, ganz am Rand. Naja, das ist aber mehr ein Gerücht, als dass ich da wirklich was weiß. Wäre also schade gewesen. Ich habe nichts gegen die Megas, aber man kann doch versuchen, das Thema einfach, es ist ja auch gut Händler zu haben und die da irgendwas verkaufen wollen. Ja. Ich meine, die zahlen auch ihren Stand, ist alles gut und ich weiß, auf dem Mega setzen die mehr ab als vielleicht im Onlineshop, weil sie sich da auf dem Mega persönlicher differenzieren können. Ja, kauft man eher was mit ein. Du lauf doch mal bei Jörg am Taschenlampen, weißt du noch? Ja, ja. Ey, hörst du hier was? Weißt du, laber dich da so an. Was ist denn das für ein Typ? Da bist du gleich gezwungen, was zu kaufen. Ne? musste nicht, macht er ja nicht. Nein, aber der labert dich mit irgendwas anderem voll oder Mario. Das sind halt dann ja, Typen, ja, wo du vielleicht was kaufst. Und so gibt es natürlich andere, die in anderen Bundesländern sind, die dann mehr Beziehung zu irgendjemand anders haben. Ja, klar. Aber das ist so wieder, ja, ich könnte jetzt hier ewig labern, da könnten wir noch das Thema Challenges reinkommen, generelle Statistik bei Groundspeak etc. Ich lasse es einfach mal so, aber mich würde wirklich mal interessieren, warum das so ist, warum ich als Mega-Oga-Team auf einem anderen Mega präsent sein muss, mit allen möglichen, was ich da auslege, Flyer, die keiner liest. Das finde ich die größte Verschwendung, sich da immer tausende von Flyern zu drucken, wo ich immer denke, die Leute, die auf so Megas gehen, die wissen, dass es das gibt, die gucken sich das meistens beim Go-Cacher wahrscheinlich oder so an, wo es so Übersichten gibt und dann suchen sie ein paar aus und gehen dahin. Oder auch Blogs, ja. Ja, oder und ja. Groundspeak selber hat eine Seite. Es gibt ja Blogs mit vielen Bildern und wenig Text. Und nein, aber die gucken sich das wirklich selber an und ob die diese Visitenkarte finden oder China-Fettensack reißen. Also ich glaube nicht, dass ein einziger Mensch auf irgendein Event geht, weil er eine Visitenkarte irgendwo gesehen hat. Also sorry, aber glaube ich einfach nicht. Das zum einen und zum anderen, wenn man jetzt nicht das nächste Project gewesen ist. Ich weiß auch gar nicht, was an so einem Project ist. Kriegst du da mehr Kohle, außer dass du da ein bisschen besser betreut wirst? Ich glaube, du kriegst nur bessere Betreuung, soweit ich weiß. Das weiß man ja nicht. Das ist ja wie bei der FIFA. Ja, genau. Man aber weiß es nicht so genau. Jetzt mal, was bringt mir die bessere Betreuung? Wenn ich ein gutes Orga-Team habe, kriege ich das alles ich so gebacken. Ich glaube, da kriegst du den Signal automatisch zugesagt. Das Wichtigste überhaupt, finde ich. Signal muss über so ein Event laufen. Sonst sind auch die Gäste nicht glücklich. Das stimmt allerdings auch. Krümel steht auch auf Signal. Siehst du? Aber ganz ehrlich, kriege ich Signal nicht, dann lasse ich da jemand anders drüber laufen. Ja, Bernd laufen. Das Brot. Krümel stand auch auf Bernd das Brot. Ich würde Bernd das Brot, Beweisfoto das, dem Kind geht es doch um irgendwas anderes. Ja, also, ja, ja. Also nicht traurig sein, wenn ihr jetzt nicht das Project habt, zieht euer Event mega wie auch immer durch. Und überlegt mal, ob das immer so... Ob das immer so groß sein muss, ja. Ja, aber wirklich so. In Erfurt hast du auch gesehen, da rannten die wieder rum und yay, und hier kommt zu unserem Event. Wir müssen mal das Thema weitermachen, sonst rennen wir uns hier fest. Ja, das macht nicht, das kennen die Leute doch. Dann haben wir hier nochmal, guck mal, das habe ich gefunden, Projekt Green Smiley. Die persönliche Visitenkarte des umweltbewussten Menschen. Ich lese meinen ersten Satz, warum ist dieses Projekt, jetzt guck mal, jetzt bin ich schon. Ja, ich wollte. Warum ist dieses Projekt ins Leben gerufen worden? Auf Wanderungen ist uns immer wieder aufgefallen, dass in den Wäldern und Städten Müll an den unmöglichsten und leider auch an den schönsten Plätzen liegt. Was hat man bisher unternommen? Große Augen gemacht und geschimpft über andere. Liegen gelassen und weitergegangen ist ja fremder Müll. Was soll sich jetzt ändern? Und dazu muss es einen Anreiz geben, den grünen Smiley. Jeder kann mitmachen, bla bla Sülz, und wenn du dann irgendwie genug Müll gesammelt hast, kriegst du wieder irgendein virtuelles Ding und dann bist du toll. Sowas in der Art. Kann man machen, unterstützen ja vielleicht auch ein paar. Guck mal, da ist auch schon ein Interceptor, hat schon wieder gleich einen Link da. Ist so ein Öko-Scheiß, will ich jetzt nicht sagen. Samengeschickter. Ist so ein Öko-Projekt. Kann man mitmachen, muss man nicht. Ich weiß auch nicht. Ich, ganz ehrlich, wenn ich in den Wald gehe und da liegt auch Müll, kann ich alles verstehen. Ich habe aber keinen Bock, was zu sammeln. Ich werde es auch weiterhin nicht tun. Sorry, da bin ich halt ein Ökosau, aber ich habe den Mist da nicht hingebracht. Ich zahle dafür mit meine Steuern und da soll die Gemeinde sich drum kümmern. Bums. Da wären wir wieder dabei. Das ist auch der. Also erstmal finde ich diese Badges hier wirklich schlecht. Es gibt ja Badges mit drei. Das Einzige, was ich gut finde, ist, dass ab 3000 Punkten musst du auf Banner und Badges gehen. Sieht das echt wie gewollt und nicht so richtig gekonnt. Wo sind die denn? Aus dem Nilsson und guck mal. Das hier sind die, oder? Ja, aber scroll mal runter zu 3000. Da sieht es dann, das ist, ich glaube, das Einzige, was mir echt gefällt. Oh mein Gott. Musst du richtig runterscrollen, ne? Du kriegst nur 40 das, pro... Ich guck mal langsam durch. Ja. Ich kann das nicht so... Noch, das ist nee, ja, noch weiter runter. Das ist das... Oh Mann, bitte. So, gucke. Da. Was sind denn das bitte für... Da wird es interessant, ne? Ja. Ja. Gut. Das Thema ist doch einfach, jetzt versuche ich Leute damit... Mit Schuhen. Oder? Ja, da muss irgendwas wandern. Jetzt versuche ich Leute über diesen Badges und Waren dazu zu bringen. Die Idee von mir aus ganz cool, aber zu kurz gedacht. Man muss sich einfach drüber legen, was machst du, wenn du in den Wald gehst? Als Geocacher gehe ich in den Wald und suche die Dose. Ja. Und wenn ich an 5 Dosen vorbeikomme, hebe ich die nicht auf. Und jeder, der was anderes sagt, gehört einer absoluten Minderheit an. Das ist sicherlich auch so. So, also ist es vielleicht wichtiger, darauf zu pochen, dass man da nichts reinschmeißt. Ja? Also ich meine, sie geben ja alles hier und so, aber also... Ja... Also wer es unterstützen will, warum nicht, deswegen wollte ich es auch erwähnt haben. Ne, wer echt sein Öko-Gewissen beruhigen will, da könnt ihr es machen. Es heißt www.greensmiley.info. Da gibt es sogar Schirmherren. Hast du da mal draufklicken? Nee, ah, jetzt warst du draußen. Hast du schon gelöscht? Habe ich weggemacht hier. Hast du es auch schon rausgelöscht? Nee. Warte mal, doch, kann sein, aber wenn... Warte. Nee, ist noch drin. Ich bin ja noch drauf. Ich kann ja hier geschlossenen Tab wieder öffnen, das geht ja. Sponsoren gibt es keine. Schirmherren gibt es wahrscheinlich auch noch. ARA. Schirmherren. ARA. Altstoff Recycling Austria. Umweltverein Tirol. Naja gut, die treffen sich da immer, ganz klar. Brüller. Also wie gesagt, guckt euch an, wer Interesse hat, warum nicht. Ich werde wohl nicht teilnehmen, aber ich bin ja auch nicht... Und wisst ihr was, wenn ihr so eine Seite macht, ja, mit wo es auch um... also ich spreche jetzt mal die das gemacht haben, direkt an Greensmiley. Dann habt doch bitte keinen Unterpunkt, der Discover Me heißt, wo ihr die PGS Coins, Tags, TBs discovern könnt und da stehen die ganzen Discover-Nummern drin. Das macht es doch schon wieder sehr unseriös. Ja, das ist alles etwas seltsam. Wie gesagt, ich will es keinem von abraten, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte es mal erwähnt haben. Ich mag so Öko-Sachen immer gerne erwähnen, auch wenn ich sie selber nicht mitmache. Egal, ein bisschen bewerben kann man sie ja ruhig. So, was habe ich noch? Nicht mehr viel. Ach, sehr schön fand ich das gegenüber... Carsten. Das ist übrigens genau, der heute im Chat ist. Der über, jetzt über Griso 1000 raus. Er möchte noch ein Ona lauert im Vorgarten-Icon. Und das ist zigmal retweetet worden. Es war wunderschön zu erkennen, wie viele Leute das auf den Sack geht. Ja, ist so. Also wir nennen es doch mal Ona lauert im Vorgarten-Icon. Ich finde auch, dass man das einreichen sollte. Ich finde das auch schrecklich. Ja, dann sollten wir das mal versuchen reinzubauen. Also, ich verstehe es auch nicht. Ja, wenn ich Kontakt will, dann gehe ich auf ein Event. Leute, hört auf, eure Dosen in den Vorgarten zu legen. Ja. Hier bei mir liegen auch 5, da war ich noch nie. Ja. Die können 3 Millionen Favoritenpunkte haben. Wenn das so wertvoll ist, dass ich es nicht draußen in die freie Natur entlassen kann, den Geocache, dann kann ich ihn nicht legen. Genau, dann ist es kein Cache, Punkt. Ich möchte nicht an diesem... Also ich sag mal, mein Teil ist, ich betrete ein Privatgrundstück, habe ich schon immer ein Problem damit. Ja. Was auch noch als, vielleicht als Privat, also ich habe kein Problem mit, eine Weide zu betreten und das Wohnhaus ist 1 Kilometer entfernt. Ja, oder 5. Ja, ja. Aber meistens bin ich ja tatsächlich im Vorgarten. Vor dem Fenster. So, dann denke ich mir, jetzt guckt mich einer an oder guckt mich keiner an. Generell habe ich das immer das Gefühl, stelle ich mich jetzt extra doof an, weil ich das vielleicht jetzt nicht finde. Ja. So, oder denken die Nachbarn, da bricht jetzt einer ein. Ja. Und wenn dann der Ona noch rauskommt und mit mir einen Kaffee trinken möchte. Dann gehe ich immer. Kommentarlos, ohne den Text. Ja. Ich drehe mich um und gehe. Habe ich schon mal gemacht. So gut ich den Cashomaten in Lüneburg bei Jörg finde. Aber das Ding ist grenzwertig. Aber er hat es ja wenigstens so hingestellt, dass er es eigentlich nicht mitkriegen würde, weil ich immer noch auf dem Gehweg stehe und das alles so mit Hecke zugewacht ist, dass ich da bin. Da kommt man noch schnell genug weg, falls er rauskommt. Ja, genau. Ich wäre, ja. Wahrscheinlich blendet er dich mit einer Taschenlampe und dann kommst du nicht schnell genug weg. Mir aber ist tatsächlich schon mal einer dahergelaufen, der mir erzählen wollte, nee, sie können da ruhig cachen. Super. Und ich habe gesagt, nö, ist ein Auto weg. Ich glaube, der steht heute auch da und guckt, was ich gemacht habe. Ja, ich auch. Ich hasse es schon, wenn ich mit dem Auto ankomme, da parke und dann siehst du schon diese Bewegung an der Gardine oder an der Jalousie, dass da einer guckt. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das finde ich auch gut, die Toilettentapier schreibe. Es gibt ja Unterschiede, ohne die dann auch wirklich auf Suchende warten oder Owner, die nicht immer passende Location nutzen, zum Beispiel Erhard. Ja, man weiß das aber vorher nicht, wenn man da hinfährt. Wer ist denn Erhard? Das ist so ein Cache hier in Hamburg, der hat auch 5 Milliarden Favoritenpunkte, der liegt bei mir auch auf Ignor, weil er im Vorgarten des Owners ist. Ach so. Und dann gibt es nämlich noch die, da kommen die eigentlich nicht, aber was ist, ich bin an diesem Vorgarten, weil es eben Station 11 von 11 ist, will ich den auch zu Ende kriegen. Und da kommt Besuch für den Owner und labert mir die Tasche voll. Na, das ist ja toll, hat's ja gebracht. Der Effekt ist wieder der gleiche. Ich stehe da, ich will nicht belabert werden und es kommt wieder einer und nuckelt mir im Ohr rum. Ich manchmal kriege ich da Aggressionen. Ja, ist so. Möchte ich ihm die Toffifee irgendwo anders hindrücken als im Mund. Da würde ich gerne, eigentlich müssten wir mal eine Umfrage machen. Ich mache mal eine Umfrage auf Twitter, wer das wirklich gut findet. Das würde mich mal wirklich interessieren, dann mache ich mal. Da wirst du keinen finden. Das Schlimmste ist, wenn die vor dir stehen und ein Gespräch aufzwingen. Okay, so das hatten wir bei diesem Nancy-Land da oben. Da kam Oppi nämlich raus, er hatte ja drei unauffällige Webcams, mit denen er sehen konnte, wer an seiner Telefonzelle zugange ist. Kam raus, drängte dieses Gespräch auf und kriegte von drei Leuten eigentlich null Antworten. Ja. Es dauerte auch nur 5 Minuten, da ging er auch. Da wusste nicht mehr so richtig, was er machen sollte. Leute, das hat sowas, also jetzt speziell für die Owner, die das ja machen, das hat sowas von Zeugen Jehovas. Ja, genau. Du erwartest niemand, es klingelt an der Tür, du reißt sie auf, weil du denkst, es ist vielleicht der Postbote, oder vielleicht erwartest du jemanden. Und dann steht da jemand ganz anderes und möchte mit dir, glauben Sie an Gott. Ja. Und genau das Gefühl hat man, wenn man in diesem Geocache steht. Glauben Sie an meinen Cache? Nein, glaube ich nicht. Verpiss dich, das sollte dem mal stecken. Das mache ich. Ich stecke das den Zeugen Jehovas, dann müssen sie sich nicht wieder irgendwo am Bahnhof hinstellen mit so einem Wachturm. Der kommt so raus zu ihnen. Da brauchst du nicht mehr klingeln. Müssen sich einfach da hinstellen, dann kommen sie raus, legen ein Heft hin. Geile Idee. Fertig. Das ist überhaupt echt eine gute Idee. Die haben ja auch ein scheiß Leben. Guck mal, wo die stehen hier. Da könnte man ja auch andere hinschicken. Weißt du, die stehen abends in St. Pauli an der Vergnügungsmeile. Ja. Da stehen die mit ihrem Wachturm da rum, wo die Leute einfach nur feiern, ficken oder Drogen sich reinkippen wollen, das ist auch ein harter Job. Das wäre ja so ein Zettel, feiern, ficken, Drogen und die Adresse von diesen Caches angeben. Dann kriege ich auch gleich den richtigen Besuch. Gerhard, 79, 38 cm Single, behaart. Nee, also ich verstehe es auch nicht. Naja. Was habe ich hier noch? Ich habe nur einen einzigen. Ja. Schönes Facebook-Beispiel, wie doof gefragt wird. Ich weiß gar nicht, was ich mir aufgepackt habe. Oh Mann, ja. Also, warte. Oh, hast du das mitgekriegt überhaupt? Ich sehe das Bild nicht. Es gibt eine Coin. Ja. Und diese Coin ist von den Reviewern. Ich glaube, vom letzten Jahr war die. Ach, die ist. Und da ist so ein Stempel drauf. Approved oder irgendwas. Ja, genau. Ach so, kann er jetzt nicht mehr darauf zugreifen. Hat er gelöscht. Manche Facebook-Posts sind so peinlich, die werden selber gelöscht. Ja, dass er ihn selbst gelöscht hat. Wo diese Reviewer-Coin drauf war, die hieß Approved und die sah aus wie so ein Stempel, als wenn der Cash damit genehmigt worden wäre. Da hat auf Facebook einer wirklich ernsthaft nachgefragt, sein Cash hätte diesen Stempel nicht, ob er den jetzt da, was denn da jetzt wäre. Ich finde die Antworten ganz gut. Und guck mal ganz hinten im Logbuch. Also absurd. Und er hat das ernsthaft nochmal nachgefragt. Also erst habe ich gedacht, das ist ein Fake, dass wieder einer mal ein bisschen trollen will. Ja. Aber nein, der hat ja nochmal ernsthaft nachgefragt. Also das war leider nicht mal ein Fake. Wo haben wir das denn da? Ey, oh Mann, ich habe echt gedacht. Ich habe das gelesen, aber ich konnte das Bild jetzt nicht mehr zuordnen. Aber ich habe das... Am besten fand ich Jörg Richter. Wie jetzt Witz, das ist absolut ernst. Da musst du hinten im Logbuch scheuern. Da stempeln die Reviewer immer ab. Genau. Und auf die Nachfrage, das ist doch nicht wirklich dein Ernst, hat er doch noch geschrieben, sehe ich aus, als wenn ich Spaß mache. Ja, und dann das Foto, ne? So geil. Ja, ehrlich. Also der glaubt ernsthaft, dass jeder Cash von den Reviewern vorher abgestellt. Und das sind aber also auch so die Momente, einerseits muss ich mich drüber totlachen, andererseits denke ich, Alter, der betreibt das gleiche Hobby wie du. Das ist tatsächlich... Der läuft draußen frei rum. Das macht mir manchmal Angst. Ja, aber das haben sie natürlich auch, die haben diese Reviewer-Tools, Geocoin, ja auch so vorgestellt mit diesem Stempel. Im Text stand das auch drin, mit 47 im Smileys versehen, damit auch der letzte Idiot noch bemerkt, dass das natürlich nicht ernst ist. Und es findet sich, also auf Facebook findet sich unfassbares Menschtum. Ich verstehe gar nicht, wie die das schaffen, in Facebook reinzukommen. Da muss man ja Namen und Passwort vergeben, die dürften doch schon spätestens mal ein Passwort überfordert sein. Oh, die gibt es leider nicht mehr, aber sie gab es beim MyGeocoin, also bei Sepp und Bertha. Ja. Und die haben es auch noch mit dem Stempelkissen dargestellt. Aber wie geil ist das? Das ist so völlig am. Ach, stimmt, ja, wenn sie umdrehst, die Rückseite ist ja dieser. Oh Gott, lies den letzten Satz im Chat. Stimmt, das macht mir noch viel mehr Angst. Ja, die Rente finanzieren. Das sind die Leute, die deine Rente finanzieren. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass wir noch Rente kriegen. Und dann klicke ich als nächstes auf Twitter und wie sehe ich als nächstes Erdogan. Passt so ein bisschen in diese Reihenfolge irgendwie. Ja, da können wir, dürfen wir nichts sagen. Wir haben verklagt. Ach so, ja, stimmt. Und dann kommen auch die ganzen Türken hier vorbei. Aber er zieht irgendwie schlagen. So, guck mal. Ich kann bei Erdogan einfach nur hoffen, dass der auch von Böhmermann ist. Der kann nicht ernst sein. Genau wie von Storch. Ja. Das sind alles Menschen, die kommen bestimmt auch aus dem Cachen. Glaube ich. Der zieht aber da auch. Der ist ja echt wie so eine kleine Comicfigur, sieht das da aus. Oder? Also, wie so ein Äffchen. Ich kann nur hoffen, dass das alles unecht ist. Das kann sonst nicht mein Leben sein. Hoffentlich kriege ich mal einen Krebs oder so. Dann möchte ich lieber sterben. Komm, wir machen noch zwei. Ich habe noch zwei Caches. Du hast ihn endlich gefunden. Ja. Der hast du, dein Tipp, der war auch, also ich konnte mich nicht, an der Bank, du hole Bratz. Ich konnte mir, ja, aber das war irgendwie so was, warte mal, den habe ich gefunden, das ja, ist richtig. Ja, nur nicht da, wo du beschrieben, also naja, da, wo du beschrieben hast schon, aber nicht da dran. An der Bank war gar nichts. Ich will euch zu sehr spoilern. Der heißt also Löhnstein Reloaded, Löhnstein Reloaded, GC57PZ5. GC57PZ5. Aber am Stein ist er auch nicht. An dem Doch. Stein ist er nicht. Nee, an dem nicht. An dem anderen. Ich will das nicht spoilern. Ja, ich habe da noch hier Poilettentab hier angetwittert. Der hat mir dann geholfen. Aber zu spät, da hatte ich ihn dann schon selber. Ja. Also. Ich habe ihn ohne Hilfe gefunden. Wie beschreibt man den, ohne zu spoilern am besten? Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das Geile fand ich, der ist eingebaut in etwas. Guck mal, Gleider hat den auch schon gefunden, das stimmt. Das hatte ich auch gelesen, der klang auch begeistert. Guck mal, da steht auch, da sind schon viele gescheitert, das glaube ich. Ja. Das Geile fand ich, der war nicht so, also die wollen wir nicht spoilern, muss ich vorsichtig sein. Das ist so eine Versteckart, wo in etwas eingebaut ist, das kann man glaube ich sagen. Mhm. So. Und normalerweise ist das ja so, wenn du sowas Eingebautes hast, egal ob Holz, ob Stein, ob Boden, ob irgendwas, dann ist das ja meistens so plopp und dann hast du es draußen, die Versteck. Und dieses Jahr aus Material, das weich ist. Und dadurch zieht man da dran und es kommt so langsam. Also man hat das Gefühl, man guckt gerade Harry Potter. Ich habe den nie mehr in Erinnerung, aber ich glaube, das war so. Ich kann das jetzt nicht näher beschreiben, können wir nachher nochmal drüber reden. Ja. Sonst wäre es zu viel Spoilerei. Aber es ist so, du ziehst dran und es sieht so aus, das kann sich nicht bewegen, was sich da bewegt. So könnte ich es mal formulieren. Okay. Es sieht so plastisch aus, dass du echt das Gefühl hast, du bist gerade in so einem schlechten Harry Potter Film. Das kann nicht, das kann nur fake sein und es ist wirklich geil gemacht. Also den fand ich super geil. Okay. So, dann haben wir als zweiten Tipp noch, den habe ich heute mit Heike gemacht. Also das ist jetzt wieder schwierig, da muss man dann bedenken, Old-Style Caches sind meins. Ja. Und wenn man den liebt, will, dann muss man Old-Style Cache mögen. Der hat 14 Stationen auf 6-7 Kilometer. Ach, zu lang. Ist GC6D3Y0, also GC6D3Y0 und heißt meine neue Handtasche. Er hat so eine kleine Geschichte dabei, dass er eine neue Handtasche kaufen will und du bist mit 14 Stationen, die von sehr leicht bis sehr schwer ist, alles drin. Mhm. Etwa 6-8 Kilometer, ich schätze mal eher so 6. Durch wunderschöne Gegend. wirklich wunderschöne Gegend. Macht richtig Spaß. Ja. Und auch zu jeder Station ein Spoiler, der wirklich gut ist. Ein Hint. Der dir also wirklich, wenn du es nicht findest, hilft. Also unter der grünen Tannennadel. Nee, es ist zum Beispiel eine sehr schwere Station dabei und da heißt es zum Beispiel, spoilere ich jetzt zu viel? Nö, wenn, weiß ja nicht, welche Station das ist. Du hast eine Schraube locker oder so. Ach so, okay. Und sonst, also ohne den hinten, der würde sich, also zumindest ein Jubi auch echt schwer tun an okay. der Station. Das ist allerdings auch die schwerste. Das meiste sind so Stationen, du suchst so ein bisschen um die Bäume rum und dann ist es irgendwo schon gut getan und überall so aus Holz gebastelte Figuren oder Gesichter auf den Holzpfosten gebaut und so. Mhm. Also richtig liebevoll gemacht. Wie gesagt, 14 Stationen. Ein schöner, großer Small als Final Box. Und in der Gegend, wo nichts los ist, also wo du echt am Arsch der Welt bist, zwischen Doren und Dorengehege, also südlich, so südöstlich von Hamburg. Super geiler Cache. Also der hat sofort auch von mir einen Favoriten bekommen. Der hat richtig Spaß gemacht. Und der Heike war auch begeistert. Und jetzt habe ich mein ganzes Evernote leer. Ja, ich kenne jetzt, also es gibt ja so Hints und Hints, ne? Also ich finde das immer ganz toll, wenn du irgendwo stehst und das nicht findest. Und dann machst du unten den Hint auf und dann steht da drin, Stern im Andromeda-Nebel. Und du denkst, oh Gott, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Gut. Und dann überlegst du, ja, und dann nehmen wir mal einen Alamak. Das ist ein Alamak, ja, genau. Das ist ein Stern im Andromeda-Nebel. Was stehst du da und denkst, okay, wie hilft dir das jetzt weiter? Gar nicht, ja. Fünfmal um die Ecke gedacht. Das ist so ähnlich, wie ich beim letzten Mal gesagt hatte, so elendslange. Die Hilfe habe ich dir hier in einem zweiseitigen DIN A4 Dokument, was in Rot 13 verschlüsselt ist, aufgeschlüsselt. Oh. Ja, wo der hinten so ein ganz eigener Mystery ist, ne, wo ich auch mal denke, ja, heil doch die Fresse. Oder wenn da drin steht, braucht man hier nicht. Ja, dann schreib da nichts hin, du Hirni. Also, ich guck doch da nicht rein, wenn ich ihn nicht brauchen würde. Das finde ich auch mal. Also, Hinz ist auch so ein, ja, da könnte ich auch noch eine 2-Stunden-Sendung von machen. Ja, bei Hinz schon. Hallo, Zakia. Und oh, der Meister persönlich. Der Meister, da müssen wir eigentlich immer noch. Und das ist wirklich schwierig. Ich finde es auch schwierig. Dann können sie schon nicht die Zahlen Rot 13 verschlüsseln. Dann schreiben sie jede Zahl als Wort. Ja, ja. Was dann nochmal extra lang ist. Darauf wollte ich jetzt gar nicht rein. Ich habe einfach nur versucht, die Zeit zu überbrücken, weil ich natürlich auch noch ein Geocache empfehlen wollte. Also jetzt habe ich mein Profil Hints auch offen. Macht vernünftige Hints. Das schont auch euren eigenen Cache. Ja. Also ihr müsst das so sehen. Es gibt Leute, die wollen es schnell haben. Die machen den Hint auf, suchen den Cache, sind schnell wieder weg, freuen sich. Genau. Es gibt Leute, die wollen einfach das Erlebnis haben. Ja. Die suchen das Ding, wenn sie nicht weiterkommen, entweder finden sie es oder wenn sie nicht weiterkommen, machen sie den Hint auf, lesen das, finden den Cache. So, so muss es sein. Und es gibt Leute, die gehören zu beiden Gruppen, die machen den Hint auf und denken, was will dieser ohne von mir? Und finden den Cache scheiße. Ja. Also vernünftigen Cache, und ein Geocache will gefunden werden. Es gibt natürlich die noch, die sich dann beschweren, dass das ja ein D4 wäre und der Hint das auf D1 setzt und das blablabla, scheißt auf die Typen. Ich dachte, du wärst das, aber das ist B52, der hat das auch gewonnen. Auf unserer Rückreise von Erfurt haben wir noch den Bankomat A71 GC5RF3G gemacht. Da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen hat er ein schönes TB-Hotel da gebastelt, also durchaus mit einer gewissen technischen Spielerei. Und dann ist mir aufgefallen, er hat es wahrscheinlich im Winter gelegt, weil du dich erstmal durch so hohes Gras, was dir bis zur Schulter reichte, kämpfen musstest. Und nachher hast du dich nach Zecken abgesucht. Da liegen auf jeden Fall zwei Token von uns drin, sind jetzt wahrscheinlich wieder raus. Hast du Zecken gekriegt? Nein, habe ich nicht. Ich hatte heute zwei Stück wieder auf dem Arm krabbeln, ne? Ja, Krabbing, ich habe jetzt bei meiner Tochter einen hinterm Ohr entfernt. Oh. Ich komme von der Dienstreise, was ist das für ein PA-Zirkel? Ja, egal. Blöde Stille, ja. Sind wir durch? Wir sind durch. Ja, also wir müssen jetzt noch mal, weiß nicht, wie war das, dürfen wir nicht schnell beenden. Wir brauchen einen Abbinder. Ist ja, wir wissen jetzt immer noch nicht, ob wir ein Event machen oder nicht. Ach so, ja. Eigentlich wollten wir mal ein Event einfach so machen. Ja. Also ohne irgendwelche Statis oder. Dann ist uns aufgefallen, dass wir noch gar keine T-Shirts gedruckt haben und noch keinen Stand auf einem Mega haben. Deswegen können wir auch kein Event machen. Willst du noch nicht mehr? Nee, ich wollte es schon. Wenn, dann müssen wir es richtig machen. Verstehst du? Presseausweis. Ach, so ein Schwachsinn. T-Shirts. Eigentlich meinte das Grill-Event, was man gedacht hat. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ja, können wir mal. Datum finden, ne? Planung können wir ja nochmal. Wie ist geplant? Wann hast du Urlaub? Jetzt. Wie jetzt? Im Juli noch? Nein. Ja. Im Juli. Im Juli. Oh, wann? Ja. Genau so, dass es passt. Wir müssen mal gucken. Also werden wir im Juli wahrscheinlich irgendwie eine Sendung hinkriegen, schätze ich mal. Ansonsten haben wir Sommerpause. Vielleicht machen wir auch ein Event. Vielleicht müssen wir das Event mal machen. Ja, Sommerpause ist ja auch immer nicht so. Also ist jetzt auch kein Problem, aber. Dadurch, dass wir nur 4-wöchentlich senden, müssen wir das so irgendwie hinkriegen. Sonst sind die Leute auch ein bisschen enttäuscht. Hoffe ich jedenfalls, dass sie uns gerne hören. Kann ich mich natürlich auch täuschen. Wir können auch mal wieder über einen Film nachdenken, aber ich habe keine richtigen Ideen im Moment. Ich habe die Idee, die ich ja beim letzten Mal gesagt habe. Hast du mir nicht gesagt? Ich habe dir klar habe ich dir die Idee gesagt in Erfurt. Da hast du gesagt, so ein Scheiß. Und wenn du das so sagst, dann schlägt die ein. Das sage ich immer. Ja, Ja, müssen wir gucken, ob wir hier im Juli dann irgendwie was hinkriegen. Oh. Ein Terra-Event, genau. Terra wird übrigens mit Doppel-R geschrieben. Echt? Ja, stimmt. Ja, nee, wir das ist ja Geocaching. Im August sind wir dann nämlich 3 Wochen weg. Ja, da hätte ich Zeit. Ja, das ist super. Da müssen wir mal gucken, wie das ist. Du, dann machen wir das über Skype. Oh, nee, nicht so eine Scheiße. Entschuldigung, viele Podcaster mögen das ja. Wir wollen das nicht. Das ist genauso, da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, das ist auch genau wie mit diesem Mixer. Das ist mir echt lieber, das zeigt diese scheiß 100 Euro oder 100 Dollar. Ich habe keinen Bock da alle eine Stunde. Ihr müsst euch jetzt alle abmelden, wieder anmelden. Das ist mir suspekt. Da kann ich nicht mit. Hm? Was? Es wird so langsam in Konferenz. Nix, Skype geht bei uns nicht. Wir machen live. Ich muss den anderen sehen. Anders funktioniert das nicht. Wir sind übrigens Pressepartner. Wir sind beide Pressepartner. Fressepartner sind Fressepartner. Wir von Bremerhaven nächstes Jahr. Fressepartner, das ist doch mal geil. Ja, das kriegen wir noch hin. Das ist auch viel besser als Pressepartner. Das will ja keiner haben. Nee, also es wird irgendwie, wir werden im Juli, glaube ich, auf was hinkriegen, oder? Wir kriegen im Juli was hin und ihr wisst ja, wer die größten Haufen macht, ne? Ja, sowieso. Im August gucken wir mal. Da werden wir wohl auch was hinkriegen. Wenn ich mir hier schon meinen Urlaub öffne, dann opfere, dann musst du ja wohl im August irgendwas hinkriegen. Und wenn du mich aus der Telefonzelle anrufst. Ja, eher Ende August dann. Oder ich mache dann einen Sonderpodcast oder keine Ahnung, da finden wir schon irgendwas. Wir müssen ja auch nochmal gucken, ob wir nochmal wirklich einen Film drehen. Wir wollten ja auch nochmal einen Tracer in Gefahr. Ich weiß jetzt, im Maschener See ist einer, da könntest du gut, der ist nur 1,50 tief. Das mache ich nicht im Winter. Nee, deswegen ja, müssen wir es bald machen. Frauenarzt Hans habe ich hier stehen. Vielleicht bereiten wir ja auch was für den August, sozusagen einen Film vor, der dann im August laufen kann. Das wäre Ende August, der ersten Podcast. Also, da gucken wir gleich nochmal. Also wenn ich mich nackt zeigen soll, dann muss ich jetzt aber ins Training gehen. Ja, macht doch nichts. Sonst ist das so ein Nacktwander-Event gar kein Problem. Mit Photoshop nachbar, aber ist ja kein Thema. Ich kann übrigens keine Bermudas mehr tragen. Ne? Wieso? Hängt unten raus. Oh, das ist... Und es ist nicht der Puller, Mann. Ach, Mensch. Also wir kriegen irgendwas hin. Event wissen wir auch noch nicht, ob wir eins mal. Eigentlich wissen wir gar nichts, aber wir wollten ein langsames Ende haben. Deswegen reden wir jetzt mal ein bisschen wirres Zeug. Aber wir haben auch ganz gut gemacht. Wir haben jetzt 2 Stunden 15 hier vor Uhr. Wir wollen ja auch... Ich finde 2 Stunden immer noch so eine anstrebenswerte Zeit. Muss ich echt sagen. 3 Stunden ist schon heftig. Die kriegen wir immerhin. 3 Stunden, da reden wir auch zu viel Dunpfiff. Ja. Haben wir heute sowieso schon. Ich habe auch gedacht, wir bräuchten eine länger, weil eine ganze Menge Themen drin standen. Aber es ging eigentlich relativ zügig durch. Ja. Wir reden sowieso immer viel Dunpfiff. Also das ist jetzt nichts Neues. Ja, dann freuen wir uns das auch trotzdem echt noch. Wie viel haben wir jetzt? 1, 3. Oh Gott. 8 Leute waren noch im Chat. Die wow. haben kein Fußball, nichts geguckt. Guck dir das an. Nee, jetzt Fußball geht ja ein und geht jetzt los. Sendegate, da muss ich mal reingucken. Sendegate benutze ich schon lange nicht mehr. Ich habe irgendwann mal in Sendegate den Fehler gemacht zu schreiben, Mensch, wenn ihr podcasten wollt und live senden wollt, dann nehmt doch erstmal Mixer leer statt irgendeinen gemieteten 50-Euro-Server im Internet mit irgendwelchen Tools auf dem 5.000-Euro-Mac. Und da wurde ich niedergemetzelt. Das ging ja gar nicht, Mixer. Ja, das wäre ja umsonst, das ist alles Scheiß. Und kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du sowas gesagt Gott. Haben könntest. Ich war auch mal auf so einem komischen Podcaster-Treffen in Hamburg, hier dieses Meetup, so wie es heißt. Das war ich bin da fassungslos nach Hause gefahren. Also, Mixer, ja, könnte ja jeder da hätten die ja meine Daten. Und ja. Ich sag's doch mal, wie viele Leute sendet ihr eigentlich? Ich meine, wenn ihr einen eigenen Server habt, der hat doch auch nicht endlos Bandbreite. Ja, das sind schon 3 bis 10 Hörer im Schnitt. Wo ich so saß und dachte, gut, also mit unseren 100 wird das schon nicht funktionieren. Heute werden es nicht so viele sein, aber also ernsthaft, das kam mir alles so absurd vor. Da wusste ich, das machen wir lieber unser eigenes Ding. Ich war mal auf so einem Fetischtreffen in Hamburg. Da bin ich aber auch irgendwie großen Augen wieder rausgegangen. Aber das kann ich jetzt hier nicht erzählen. So, dann von hinten einfach Pool. Chris, gehen die Augen vorne groß auf, ja. Dann sagen wir Tschüss, oder? Ja, ich würde auch sagen, wir haben jetzt gut abgebunden. Wir machen jetzt Feierabend. Wir haben jetzt diesen Abbinder gemacht und wir werden jetzt gerade mal kurz hier planen und dann wünschen wir allen alles Gute und bla und Sülz. Und viel Spaß beim Essen in Essen. Ja, und lass uns nicht so teuer bezahlen. Genau. Und ich sage jetzt hier schon mal auf 1000 Mikes, wlupf, ist aus und jetzt auf Mixer auch, macht's gut, Leute. Ja, ich möchte das und ich möchte das rekorden. Rekorde das man auch. Ja, das war's dann schon. Gut, kurz eigentlich. Ich hätte anhand der großen Themen mehr gedacht, aber so passt ja auch viel besser. Speichert er jetzt noch? Du, so viele Themen hatten wir jetzt auch nicht. Also nee, sah nach mir aus, als es ist, ne? Ja, es ist auch ein Sommerloch jetzt. Also ist so. Ja, im Moment ist ein bisschen wie, also wenig. Ich meine, wir können jetzt zum 5. Mal irgendwie irgendwas rausholen, was wir schon besprochen haben. Nee, das ist auch doof, das sehe ich auch so. Also, mitten im Wort. Ja, ach so, zacki, okay. Nichts gezackt. Es ist auch, der ist echt eine Granate für sich. Bist du jetzt ganz raus, hoffe ich? Ja. Okay. Nee, er nimmt noch auf. Ach so, ja. Dann wollte ich jetzt mal gerade die Termine checken. Aber zack, ist cool. Ja. Er kommt immer noch 5 Minuten vorher rein. Das muss ich immer mal lassen. Da war jetzt ernsthaft nichts bei, was wir einsetzen. Aber der hat uns wirklich jede Menge Tipps immer gegeben. Also für Live-Sendung, für Aufnehmen, für alles. Das muss ich ihm echt lassen. Also wie gesagt, waren alles Sachen, die jetzt für uns gar nicht in Frage kommen. Aber das kann er ja nicht wissen, was wir machen oder nicht machen. Ja. Oder zum Beispiel auch live, kam auch mit dem anderen, wo wir schon mal probiert hatten. Wie hieß das? Wo er seinen Podcast auch hatte. Habe ich schon wieder vergessen. Ich nehme es nicht mit. Ist das hier? Ich werde hier fertig jetzt mal rein. Oh, das ist... Habe so viel Toffifee, mir ist schon richtig schlecht, so viel ich gegessen habe. Ich esse noch eins. Habe ich jetzt das Datum? Ja. So. Na, bevor wir Datum sprechen, mache ich hier mal aus. Hm? Wir haben jetzt auch, guck mal, 2:20 fast genau, das reicht auch. Da kommen noch Vor- und Nachspannen, sind wir schon mal auf 2,5 bald. Mach's gut, Leute. Tschö.